Hallo und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Das ist eine Veranstaltung des ASTA bzw. des Antifa-AK des ASTA mit dem Titel, ob man für Europa eigentlich wählen gehen soll, ob das eine demokratische Pflicht ist oder nicht ein Fehler. Wir haben zwei Gäste mitgebracht, und zwar einmal Jonas, der Redakteur ist bei der Zeitschrift Gegenstandpunkt, und einmal Nelson von der Linkspartei. Und genau, einmal vorweg, wenn jemand Lust hat, nach der Veranstaltung noch mit uns weiter zu diskutieren, dann ist er sie gerne eingeladen, mit ins Wiener Hofcafé zu kommen, wo wir nach dieser Veranstaltung hingehen werden. Einmal zum Ablauf. Wir haben die ganze Veranstaltung ungefähr auf 1,5 bis 2 Stunden terminiert. Das Ganze soll so sein, wir haben 4 Fragen vorbereitet, die sich dann jeweils einmal an den einen, dann an den anderen richten soll. Dann sollen die beiden die Möglichkeit haben, sich einmal aufeinander zu beziehen. Und dann soll jeweils Gelegenheit für eine Publikumsfrage kommen, wobei es schön wäre, wenn das ein bisschen ausgeglichen wäre, also wenn wir pro Podiumsgast eine Frage hätten. Genau, wir haben uns diese Frage gestellt, die im Titel, was? Die methodischen Sachen. Genau, einmal, wenn ihr eine Frage stellt, be aware, wir nehmen das Ganze auf und werden das später auch jetzt nicht groß promoten, aber es wird online verfügbar sein. Wenn ihr das nicht wollt, meldet euch vorher, dann kommt jemand vorbei und könnt ihm die Frage sagen und dann spricht jemand anderes das. Moderation machen Irina und ich. Ich bin auch vom ASTA Öffentlichkeitsreferent und Irina ist Vorstandsmitglied im ASTA. Ja. Warum stellen wir uns überhaupt diese Frage und ist das nicht eigentlich offensichtlich? Dieses Jahr wird sehr viel beworben, dass man unbedingt zur Wahl gehen soll. Viele haben wahrscheinlich auch diese Hashtag-Wahl-Wichtig-Kampagne gesehen, die bremische Bürgerschaft in Bussen schaltet, an Sparkassenautomaten schaltet, plakatiert. Und auch sonst ist es in aller Munde, dass es ganz wichtig ist, wählen zu gehen, gerade auch zur Europawahl. Fridays for Future hat die Wahl beworben und hat eine Demonstration ausgerichtet, extra, um zu agitieren, zur Wahl zu gehen. Es gibt einen großen Wahlwerbespot des Europäischen Parlaments und Fridays for Future und das Europäische Parlament sind sich darüber sehr einig, dass in dieser Wahl das Geschick zukünftiger Generationen entschieden wird und dass es deswegen ganz wichtig ist, diese Verantwortung wahrzunehmen und zur Wahl zu gehen, da seine Stimme abzugeben. Und auch zehntausende Leute hat das bewegt und hat es auf die Straße gezogen gegen Nationalismus für die Europawahl. Und wir wollen einmal einen Schritt zurückgehen und uns nicht mit diesem Hashtag Wahl wichtig zufrieden geben, sondern einmal fragen, was heißt das denn, warum ist das wichtig, was passiert da eigentlich, was soll das Ganze, was verspricht man sich davon? Und insofern wäre doch mal die erste Frage, gegen Europa steht gerade die Rechte, es wird viel mobilisiert damit, dass Europa eigentlich das Gegenteil von dem ist, was man an den Rechten schlecht finden kann. Also da sind Stichworte Solidarität, Nachhaltigkeit, Vielfalt, offene Gesellschaft und so weiter, vereinigen sich in Europa zu einem Bollwerk gegen den Faschismus teilweise regelrecht. Und da wäre die erste Frage erstmal an euch beide. Jonas, ich würde mit dir anfangen. Was ist Europa eigentlich für eine Institution? Ist es eine Wertegemeinschaft? Was wird da von rechts ab angegriffen und worum geht es in Europa eigentlich? Klingt vielleicht banal. Europa ist die Europäische Union. Ist aber nicht ganz banal, weil da unten im Foyer vom DGB-Haus gibt es zum Beispiel so einen, was ist das, ein Flyer oder Banner oder so, da steht drauf, wir sind Europa DGB. Das stimmt einfach nicht. Schlicht und ergreifend sachlich verkehrt. Europa ist die Europäische Union. Das ist das Bündnis der Staatsgewalten Europas bis an die Grenze Russlands heran. Und wenn man den Wahlkampf sich anschaut, den zumindest die etablierten Parteien und Politiker, die Europa bislang managen, führen, dann ist der sehr aufschlussreich, weil außer diesem Argument, das dürfen wir den Rechten nicht überlassen, heißt das Argument von allen Parteien, und die sagen sogar dazu, in gewisser Weise sei es egal, von wem wen von ihnen man wählt, heißt das Argument, sag ja zu Europa, weil nur dann sind die europäischen Staaten der Außenwelt gewachsen, können auf Augenhöhe den USA von Trump gegenübertreten, sind der Volksrepublik China gewachsen, können Russland standhalten. Das ist ja immerhin die Aussage, die Europäische Union ist ein machtpolitisches Bollwerk. Dafür ist sie da. Das kommt jetzt noch ein bisschen, und das ist die kleine Unehrlichkeit an dieser Argumentation, so daher, wir müssen uns verteidigen gegen diese übermächtigen Außenakteure. Schaut man mal ein bisschen näher hin, was da gesagt wird, ist es mit diesem harmlosen Verteidigen aber schnell vorbei. China möchte man nicht überlassen, dass es ihm gelingt, mit seiner Seidenstraßenhandelsdiplomatie Staaten an sich zu binden und dadurch den Zugang der Ausnutzung durch europäische Staaten schlechter zu machen, wird einem da mitgeteilt. Russland möchte man verbieten können, dass Russland sich an seinen Grenzen befreundete Staaten notfalls erzwingen will. Und den USA will man im Moment entgegentreten in nichts Geringerem als der Frage, wer regelt eigentlich die Atomwaffenfrage und die Raketenfrage und die Außenpolitikfrage des Iran. Das ist nun endgültig nichts anderes als eine machtpolitische, militärpolitische, kriegsträchtige Frage. Und die, die Europa betreiben wollen, offenbar in solchen Fragen weit jenseits ihrer Grenzen, also im Ausnutzen der Welt für Handel, im Erzwingen, wer darf auf der Welt mit wem welche Bündnisse haben und im Durchsetzen von wirklich macht- und militärpolitischen Kräfteverhältnissen auf der Welt das Sagen haben. Das sagen die einem als, dafür braucht es dieses Staatenbündnis Europäische Union und dazu soll der Wähler Ja sagen, sich bekennen. Da heißt diesmal wirklich wählen, sich bekennen, das ist eine alte Parole der SED. Dazu soll man sich bekennen und das ist, danach mache ich dann auch erstmal Schluss, in gewisser Weise ein demokratisches Schurkenstück, weil dass die demokratische Wahl Bekenntnis zum machtpolitischen Geschäft der Gewählten ist, das tritt normalerweise in der Demokratie ein bisschen dahinter zurück, dass die Gewählten immer sagen, wählt mich, ich mache es besser. Aber hier kommt eine demokratische Wahl gleich daher als Aufforderung an die Bürger und Bürgerinnen, bekennt euch, sagt ja zu, legitimiert das machtpolitische Geschäft derer, die sich da wählen lassen wollen. Das ist ausweislich dieser Wahl die Europäische Union 2019. Okay, danke schön, Nelson. Also, ich habe ein bisschen was anderes erwartet, ich versuche mich mal darauf einzustellen. Also nur als Reminder, du sollst ja erstmal sagen, was du auf diese Frage antworten würdest und danach sollt ihr euch aufeinander beziehen. Also, du dann sollst jetzt nicht... So streng. Ich versuche das streng. Wir können auch durcheinander quatschen. Okay. Also was ist diese EU und was wird da eigentlich zur Wahl gestellt und was ist eigentlich die Frage, wenn dieser gemeinsame Aufruf, und das stimmt, der wird gerade relativ breit getragen, sich an der Wahl zu beteiligen, zu was wird da eigentlich aufgerufen? Und ich würde sagen, klar, es wird aufgerufen, sich zu beteiligen an einem Staatengebilde, und das ist die EU nun mal, entstanden aus einer Wirtschaftsgemeinschaft, sich zu beteiligen und darüber abzustimmen, wie soll es in den nächsten Jahren weitergehen? Was soll eigentlich mit der EU passieren? Was soll mit dieser europäischen Gemeinschaft, wenn man sie so nennen will, denn eigentlich weiter geschehen. Und ich glaube, da ist es richtig, dass im Moment diese Formulierung im Raum steht, es steht eine Entscheidung an, die wichtig ist, und damit sage ich nicht, wir entscheiden darüber, es soll alles so bleiben, wie es ist, aber die Europäische Union und der Zusammenhalt der Staaten wird gerade angegriffen, wird angegriffen von nationalistischen Bewegungen. So, wir haben die Diskussion um den Brexit, wir haben aber auch andere nationale Regierungen wie Italien, wie Polen, so, ich brauche sie nicht alle aufzuzählen, die gerade sehr stark nationalistisch zuspitzen. Und die Frage ist, was ist eigentlich in 10 Jahren, was ist eigentlich in 20 Jahren, was ist eigentlich, wenn sich eine Alternative durchsetzt, die bedeutet zurück zum Nationalprotektionismus, zurück zum Nationalstaat. Und ich glaube, man darf diese Frage nicht damit verwechseln, zu sagen, in der Abgrenzung zu diesem Angriff von rechts sagen wir, juhu, diese EU ist in allen Bereichen toll. Das ist ein Fehler, den man nicht tun darf, das stimmt. Und ich glaube auch, dass es deshalb falsch ist, zu sagen, die EU wird vom Rechts angegriffen, deshalb müssen wir jetzt noch viel stärker zu dem stehen, wie sie derzeit aussieht. Ich glaube, das wäre eine Antwort, mit der man sich zu leicht machen würde. Weil diese EU, so wie sie derzeit aufgestellt ist, zwar viele Möglichkeiten mit sich bringt, also ich sage jetzt mal so Bewegung in Europa, das ist auch Schengen, das ist nicht EU direkt, aber auch, ich kann das sagen, ich bin in der Bürgerschaft für Umweltschutz zuständig. Ich kann euch sagen, es gibt viele Bereiche, da pusht die EU stärker als Deutschland selber. Das heißt, es gibt einfach Bereiche, wo die EU gerade tatsächlich regelt und unser alltägliches Leben beeinflusst und steuert. Und bei dieser EU-Wahl wird es natürlich schon darum gehen, wie sieht es eigentlich aus in den nächsten Jahren und wie werden die Weichen gestellt. Die Frage der verstärkten Außen- und Sicherheitspolitik, du hast das ja gerade schon angesprochen, ist eine total spannende Frage, weil auch da gibt es ja keine einheitlichen Positionen über alle Parteigrenzen hinweg, dass jetzt alle sagen würden, wir brauchen eine verstärkte Außen- und Sicherheitspolitik. Das sind Forderungen, die es gibt, die werden gerade lauter. Ich halte die für falsch. Also mit so einer Form von verstärkter Kooperation umzugehen. Aber selbstverständlich leben wir auch jetzt schon in einer Europäischen Union, die die Außengrenzen dicht macht, das ist klar. So, wir sehen das Sterben im Mittelmeer, wir sehen auch die Koordination der Sicherheitsbehörden in der Europäischen Union und selbstverständlich gehört auch das zur Diskussion dazu, darüber zu diskutieren, wie wollen wir denn diesen Zustand eigentlich ändern oder wie wollen wir diesen Zustand eigentlich haben. Und da finde ich die Frage, beteiligt man sich an einer solchen Wahl gleichzusetzen mit einem Ja zum Zustand falsch, denn nicht alle zur Wahl antretenden Parteien sagen ja mit ihrem Wahlantritt, ja, ich möchte die EU so weiter behalten, wie sie gerade ist, sondern die Parteien versuchen ja, jedenfalls würde ich das für meinen in Anspruch nehmen wollen, auch Wege aufzuzeigen oder Diskussionen einzubeziehen, die sagen, ja, wir finden es gerechtfertigt, auch das Europäische Parlament zu nutzen, um Diskussionen darüber zu führen, wie wir eigentlich in Zukunft in einer solidarischeren Gesellschaft leben können. Wie wir Diskussionen darüber führen können, wie kriegen wir es eigentlich hin, für europäische Mindeststandards in der Sozialpolitik einzustehen, wie können wir es eigentlich hinbekommen, Umverteilung zu organisieren und wie können wir es eigentlich hinbekommen, Einwanderung zu ermöglichen, statt die Grenzen dicht zu machen. Das sind ja alles Diskussionen, die derzeit anstehen und ich finde, dazu Positionierung auch im europäischen Rahmen, nicht nur im europäischen Rahmen, aber auch im europäischen Rahmen notwendig. Ganz kurz, jetzt gingen ein paar Sachen durcheinander nicht, aber du hast jetzt sehr, sehr viel aufgemacht. Ich würde noch einmal dich darum bitten, ob du prägnant AMAP einfach schlicht beantworten kannst, was für eine Institution ist dieses Europa und worum geht es da? Also weil vieles, was du angesprochen hast, wird uns auch in den Fragen, die noch kommen, irgendwie viel begleiten. Deswegen vielleicht darauf nochmal ein kurzes Statement und dann seid ihr frei. Ja, also klar, also was ist dieses Europa? Dieses Europa ist entstanden aus einer Wirtschaftsgemeinschaft, aber auch immer mit dem Ziel, auch die Wirtschaftsgemeinschaft ist ja mit dem Ziel entstanden, eine Befriedung nach innen hinzubekommen. Deshalb ist Europa natürlich immer ein Projekt gewesen, um Binnenhandel innerhalb der Europäischen Union zu erleichtern. Europa ist aber auch immer ein Projekt gewesen, mit dem zumindest Frieden nach innen abgesichert werden sollte. Das hat ja auch nach innen geklappt. Ich betone das nach innen so stark, weil ich finde nicht, dass man sagen kann, die Europäische Union ist das großartigste Friedensprojekt der Welt, weil sie nach außen in vielen Stellen sehr aggressiv auftritt. Aber nach innen zumindest hat sie für eine Befriedung gesorgt. Deshalb würde ich sagen, klar, die Europäische Union bezieht sich auf sowas wie eine Wertegemeinschaft. Da müsste man mal drüber diskutieren, was sind das eigentlich für Werte, die derzeit abgebildet werden. Die Europäische Union ist mit Sicherheit eine Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Union ist mit Sicherheit ein Zusammenschluss von Staaten, die mehr und mehr Kompetenzen auf eine Ebene abgeben, die halt jenseits des Nationalstaats liegt, auf der Ebene der EU. Warum muss man eigentlich die Europäische Union dafür loben, dass zwischen den Staaten, die sich zu dieser Union zusammengetan hat, seit es das Ding gibt, Frieden herrscht? Da geht man davon aus, dass diesen Staaten durchaus zu Gebote stände, gegeneinander auch mal wieder einen Krieg durchzuführen und das für erforderlich zu halten. Und das tut man übrigens gar nicht sinnloserweise. Ich gehe mal ganz kurz auf das Stichwort, die Europäische Union ist eine Wirtschaftsgemeinschaft und ein Binnenmarkt ein. Worin besteht der eigentlich, dieser Binnenmarkt? Dieser Binnenmarkt besteht in einer gnadenlosen Standortkonkurrenz der in der Europäischen Union zusammengeschlossenen Staaten. Durchgeführt wird diese Konkurrenz von den grenzüberschreitend potenten Kapitalen. Durchgeführt wird diese Konkurrenz aber auch von den in der Europäischen Union zusammengeschlossenen Staaten. Und diese Standortkonkurrenz in diesem wunderbaren Binnenmarkt hat dazu geführt, dass es so zwei, drei Gewinnerstaaten, allen voran Deutschland, gibt. Und eine ganze Menge andere Staaten haben diese Standortkonkurrenz verloren, sind Schuldner dieser Gewinnerstaaten und bekommen über die Europäische Union, insbesondere über die Einrichtung Europäische Zentralbank, Konditionen diktiert, die heißen immerhin, ganze Sozialsysteme werden bei ihnen gestrichen und die Regierungen sind nicht mehr Herr ihres eigenen Haushalts. Spätestens bei letzterem ist man bei einem zwischenstaatlichen Verhältnis, da entmachten die einen Staaten die anderen Staaten. Das ist kriegsträchtiger Stoff. Und insofern ist es tatsächlich wahr. Es bedarf dieses unhintergehbaren Zusammenschlusses, dass es überhaupt zu solchen Ergebnissen kommt, ohne ihre Konsequenz. Bloß das spricht doch nicht für Europa. Das spricht doch dafür, dass das ein Gebilde ist, das brütet selber sogar in sich, nicht nur an seinen Außengrenzen. Das brütet selber in sich zwischenstaatliche Verhältnisse aus, die kriegsträchtig sind. Wäre mal mein Hinweis. Okay, also ich meine, aber da sind wir doch an einem Punkt und da reden wir doch jetzt über Politikinhalte. Da reden wir doch darüber, wie die Europäische Union, wie die Europäische Zentralbank natürlich immer ihrer Logik verhaftet agiert hat bei der Frage Griechenland, bei der Frage Maastricht-Kriterien, Verschuldungskriterien, also sozusagen diese ganze Form von Politik ist natürlich fest eingeschrieben in die Art und Weise, wie derzeit in der EU-Politik betrieben wird. Das ist ja auch verankert in den Verträgen, beispielsweise die Schuldenkriterien. Das heißt aber ja nicht, dass man sich nicht auf europäischer Ebene dafür einsetzen sollte, eine andere Politik zu betreiben. Also ich finde sozusagen diese Gleichsetzung mit dem, guck mal, was die EU macht, das ist doch doof, dann ist sozusagen dadurch die EU doof. Dann müsste ich ja, also das sozusagen als Argumentationslinie würde ja auf jeder Ebene funktionieren, wo Entscheidungen getroffen werden, die mir nicht fallen, dann zu sagen, ich kritisiere jetzt den Entscheidungsmechanismus, ist doch verkürzt. Habe das Geschmäckle, dass wir zu diesen Fragen noch kommen werden in unserem weiteren Verlauf und würde deswegen jetzt Publikumsfragen annehmen. Gerne eine jeweils zu jedem. Oder eine, die beide betrifft. Oder eine, die beide betrifft. Ja. Also meine mit Mikro oder? Also die du willst. Okay. Also jetzt mehr Richtung was? Ich bin jetzt zumindest hierher gekommen, weil mich sozusagen die Frage nach der Wahl sozusagen interessiert und vielleicht kommt hier gleich noch eine Frage dazu, aber jetzt aus dem, was du gerade gesagt hast, habe ich noch nicht so richtig ein Argument gegens Wählen verstanden. Ich habe ein Argument gegen die EU verstanden, was ich in vielen Punkten auch teilen würde, aber vielleicht kannst du noch mal präzisieren, ob man daraus jetzt schon Schluss sozusagen ziehen kann, der eben gegen das Wählen gerichtet ist oder ob das jetzt erstmal nur eine grundsätzliche Kritik an der EU gewesen ist. Naja, mein Argument gegen das Wählen bei dieser Wahl, das war aufgebaut auf meiner ersten Überlegung, bei dieser Wahl sagen einem die Politiker gleich dazu, die gewählt werden wollen. Sie wählen soll identisch sein, so soll man es auch sehen, mit einem Bekenntnis zu dem politischen Gebilde Europäische Union, zu diesem Staatenbund, dessen Parlament die beschicken wollen. Und deswegen argumentiere ich so, dann schauen wir uns mal das Gebilde an, das die betreiben wollen, und fragen, ob wir in Gestalt des Wahlkreuzes zu einem von diesen Damen und Herren Ja dazu sagen wollen. Und da liegen meine Einwände dagegen, dazu will ich nicht Ja sagen. Ein kleiner Hinweis auf die Argumentation meines Konterparts. Die Verbesserungsvorschläge, die ich so raushöre für Europa, die beruhen darauf, dass Europa dieses Unheil anrichtet. Wenn man nämlich sagt, man könnte doch auch ganz anders mit der Schuldenproblematik von europäischen Staaten in der Europäischen Union umgehen, dann sagt man, zu der soll es nach der Logik des Binnenmarktes und des Euro weiterhin kommen. Aber vielleicht könnte man ja die Folgen etwas solidarischer umverteilen. Wenn man sagt, ja, das mit dem Schengen ist echt nicht schön, wenn man sich die Durchführung anguckt, ich weiß gar nicht, sie sind jetzt bei 2500 oder so in diesem Jahr, im letzten Jahr jedenfalls war es so, ertrinken dann im Mittelmeer. Was soll denn eigentlich ein gemeinsames Grenzregime von so einem Staatenblockmonstrum sonst sein? Ein Grenzregime, was soll denn das sonst sein, als die hoheitliche Entscheidung darüber, wer da rein darf und wer da nicht rein darf? Will man dazu Ja sagen, indem man einen freundlich aussehenden Schengen-Politiker ins Parlament schickt? Aber das ist ja eine Kritik. Also dann würde ich sagen, das ist jetzt eine Kritik an den handelnden Personen. Das finde ich auch legitim. Also wenn man sagt, für mich vertritt keine Partei diese Position ausreichend kräftig genug, dann finde ich, dann kann man das ja so entscheiden. Ich finde aber, wenn ich mir jetzt einfach eine Partei vorstelle, und mag ja sein, dass das für dich und für viele andere auch die Linkspartei nicht ist, ist ja auch gar kein Problem, die sagt, wir verlangen in der EU andere demokratische Regelungen, eine Überarbeitung der europäischen Verträge, einen Neustart sozusagen. Also ich skizziere einfach mal nur ein paar Punkte. Wir sagen, wir führen kein Grenzregime mehr durch, wir schaffen Regelungen wie Dublin ab. Dann wäre das ja sozusagen eine Situation, in der man mit der Beteiligung an dieser Wahl Kräfte stärken würde, die mit einer ähnlichen Vorstellung sich daran beteiligen, mit der Positionierung, wir nutzen die Öffentlichkeit, die damit verbunden ist, die Ressourcen, die damit verbunden sind, die Möglichkeit, in gesellschaftliche Diskussionen einzutreten, um für eine andere Form von europäischer Gemeinschaft zu kämpfen oder sich dafür einzusetzen, darüber zu diskutieren. Ja, ich habe, glaube ich, dann auch ein ähnliches Bedenken, oder wollte einfach nochmal nachfragen, wie du es meinst. Du hast vorhin so gesagt, die EU wäre ein Entscheidungsmechanismus, oder man würde es sich zu einfach machen, wenn man immer bei jedem Resultat, das einem nicht schmeckt, auf den Entscheidungsmechanismus schimpft. Und ich weiß nicht, du hast jetzt in Bezug auf die EU gesagt, und dann würde ich auch nachfragen wollen, ist es denn wirklich so, dass man sagen kann, die EU, das ist so eine Art Verfahren, die hat gar keinen Inhalt oder gar keinen Ausgangspunkt? Worüber wird denn da entschieden? Du hast ja selber Binnenmarkt gesagt. Du hast ja selber Schengen gesagt. Alles, worüber da entschieden wird, sind doch die Resultate dessen, dass dort Nationen sich zusammengeschlossen haben, gesagt haben, sie wollen, damit ihre nationalen Ökonomien größer werden, ihre Schranken loswerden, auf einem größeren Markt tätig werden, ihre Konkurrenz freisetzen und dass alles, was sich daraus ergibt, natürlich Gegenstand gemeinsamer Aufsicht werden soll. aber jetzt nimmst du an dieser Konstellation, die ja so ihre Widersprüche hat, mit der Abstraktion Entscheidungsmechanismus, eigentlich nur die zweite Seite zur Kenntnis. Ich meine, was anderes als die ganzen Gegensätze, die die Staaten mit und aneinander durchfechten wollen, haben denn diese Entscheidung zum Gegenstand? Das fängt ja auch bei so einem menschenfreundlichen Vorschlag wie einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Das ist ja so ein Ding, das von links gefordert wird. Ja, was unterstellt das eigentlich? Das unterstellt, dass inzwischen Arbeitnehmermobilität in der ganzen EU geht, sich die deutschen Kapitale unter anderem, aber die anderen auch, an einer europäischen Arbeiterklasse bedienen und dass sie dabei aber die Kosten immer versuchen, aufeinander abzuwälzen, nämlich in die nationalen Sozialversicherungen zurückzuschicken. Ja, und zu so einer Sache, da gibt es dann einen Entscheidungsmechanismus, wo tatsächlich überlegt wird, natürlich nicht ohne Einwilligung der souveränen Partnerstaaten, kann man das vielleicht in einem größeren oder einem anderen Topf organisieren. Aber dann ist es doch wohl immerhin noch das, was Jonas so mit so einer grauenvollen Metapher wie, das sind doch diese Monster bezeichnet hat, womit sie dann und worüber sie dann entscheiden. Und das nimmt es doch gar nicht weg. Und das ist ein bisschen, eben, mir kommt es sehr einseitig, vereinseitig vor, wenn man die Urheberschaft der EU für all die Probleme, um die sie sich dann kümmern darf, einfach rauskegelt. So, ich wollte mal fragen, ob das so mit Entscheidungsmechanismus nur als Metapher gemeint hat oder ob er wirklich meint, die hätte keinen eigenen politischen Inhalt. Entschuldigung. Also, das wäre natürlich falsch zu sagen, wir sind im Tabula Rasa. Es wäre falsch zu sagen, wir wählen jetzt mal, gucken, was rauskommt und danach werden alle Regeln neu aufgesetzt. Das ist natürlich Quatsch. Wir sind in der Fahrtabhängigkeit, so wie in jedem Entscheidungsmechanismus, die EU hat, und das hatte ich ja eben auch schon gesagt, natürlich Verträge, in denen Fragen wie diese Verschuldungsthematik, wie aber auch eine Binnenmarktorientierung verankert sind. Natürlich ist es so. Es ist nicht so, dass wir komplett neu gucken und dann sagen, jetzt fangen wir mal neu an nach der Wahl, sondern natürlich hängt man in Abhängigkeiten und historischen Zusammenhängen drin, das ist klar. Und die Frage, die sich aber ja dennoch stellt, ist, ob der Eindruck besteht, dass im Moment Regelungen getroffen werden, auf europäischer Ebene, auf nationalstaatlicher Ebene, aber bleiben wir auf der europäischen Ebene, die denn nicht im Alltag das Leben von so vielen Menschen beeinflussen und natürlich auch bedrängen, wenn wir jetzt mal so ans Beispiel Griechenland denken, um die es sich nicht lohnt, auch auf dieser Ebene Widerstand zu leisten. Also zu sagen, wir machen diese Form von Ausbeutung in Bezug auf Griechenland nicht mit oder wir widersprechen dieser Idee von Arbeitnehmerfreizügigkeit, wo wir als sozusagen als Europäische Union ja freundlicherweise jetzt den Bulgaren in Bremerhaven die Möglichkeit bieten, sich ausbeuten zu lassen und setzen dem aber entgegen, was bedeutet das, du hast es ja beschrieben, eigentlich auf der sozialpolitischen Ebene. Also wie kriegen wir sozusagen die Europäische Union Wie sozusagen können wir eine Diskussion darüber führen und auch diesen Rahmen besetzen als Punkt politischer Auseinandersetzung? Weil den irgendwie würde ich nach wie vor sehen, dass es da Entscheidungsspielräume gibt. Und man kann natürlich sagen, die sind uns zu klein. Deshalb würde ich ja auch sagen, wir müssen sozusagen demokratisch darüber diskutieren, wie die Institutionen gestrickt sind, welche Entscheidungen gibt es eigentlich. Dennoch ist das ein Rahmen, in dem, auch wenn wir eine Fahrtabhängigkeit haben, natürlich Entscheidungen getroffen werden. Ich würde mich ein bisschen weiter an meinen Fragen langhangeln wollen, wenn das in Ordnung ist. Und zwar war ein bisschen unser Ausgangspunkt, ja, dass das Europa, welches Menschen für sich fassen, verteidigt werden soll. Und zwar verteidigt gegen die Rechten, wo es oft auch etwas so daherkommt, als wäre an den Rechten genau das schlecht, was man an der Europäischen Union eigentlich schätzt. Und als wäre diese Verteidigung Europas gegen die Rechten eigentlich ein einziger Antifaschismus. Da wäre eigentlich einmal die Frage, von wem wird Europa eigentlich angegriffen und warum eigentlich? Also wenn man jetzt sagt, die Rechten greifen die Europäische Union an, was haben sie eigentlich an der auszusetzen? Und die anderen bürgerlichen Parteien dagegen haben, die ist ja schon damit begründet, dass sie da einen ziemlichen Erfolg wittern. Und was macht eigentlich rechte Positionen und rechte Angriffe auf Europa so attraktiv für viele, würde ich fragen lassen. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt gelingt, vollständig zu erklären, was das Problem von Rechten an Europa ist. Also natürlich sozusagen wird es immer angegriffen aus einem völkisch-nationalistischen Gedankengut heraus, dass man immer sagt, so, wir sind doch ein souveräner Staat und jetzt kommen die aus Brüssel und bügeln uns hier irgendwelche Politik über, die wir selber nicht mehr gestalten können. Also eine Wahlkampfforderung, die ungefähr heißt, Brüssel hat uns hier nichts zu melden. Also sozusagen eine Rückbesinnung auf die Nationalstaatlichkeit, auf den nationalen Protektionismus. Das ist jedenfalls das, was vorgeblich in Wahlkämpfen von rechts immer wieder thematisiert wird. Ehrlich gesagt bin ich mir am Ende des Tages nicht so richtig sicher, ob der Unterschied, also ob sozusagen die Praxis am Ende des Tages in Bezug auf diesen ganzen, auf sozusagen Handelspolitik und Neoliberalismus nicht eigentlich eine Schattierung sozusagen der gleichen Frage ist, wie die, die wir jetzt auch haben. Also rechte Parteien sind ja jetzt nicht die Parteien, die dann am Ende sagen, so, wir machen jetzt mal irgendwie, schränken jetzt mal hier den Warenverkehr ein oder irgendwas. Das erzählen sie immer groß, dass sie sagen, wir machen jetzt wieder hier nur Binnenmarktpolitik. Am Ende des Tages sind sie aber eigentlich auch immer die Parteien, die für die Privatisierung oder für weitergehende Privatisierungen stehen, die für weitergehende Abbau von sogenannten Hemmnissen sorgen. Natürlich wird das Ganze gemischt im Moment, und das ist, glaube ich, offensichtlich mit einer migrationspolitischen Frage, also mit der Frage, will man hier verhindern, dass die Europäische Union, also dass innerhalb der Europäischen Union und in die Europäische Union Zuwanderung ermöglicht werden soll. Und da unterscheidet sich natürlich die rechte Erzählung, wenn man sie überhaupt so einheitlich nennen kann, deutlich von der, also ich sag mal, neoliberalen Erzählung, die sagt, naja, wenn wir alle Grenzen aufmachen, dann gelingt es uns am besten, auch den Wettbewerb um Arbeitskräfte am leicht, also sozusagen am stärksten zu liberalisieren, damit auch den höchsten Druck auf die Beschäftigten auszuüben und damit auch am besten einen Konkurrenzkampf zu ermöglichen. Und da sind schon zwei unterschiedliche Lösungsansätze zu sehen. Also was heißt Lösungsansätze, kann man sie ja nicht nennen, aber zwei unterschiedliche Perspektiven zu sehen. Und deshalb meine ich ja, ich glaube, man darf nicht verwechseln zu sagen, wir müssen dieses Europa gegen rechts verteidigen. Das kann nicht das Ziel einer Beteiligung von linken Parteien an Wahlen sein. Kann nicht das Ziel sein, wir verteidigen dieses Europa gegen rechts, sondern das Ziel muss immer sein, wir kämpfen für ein anderes Europa, für ein solidarischeres Europa und stehen mit dieser Forderung natürlich immer den Rechten entgegen, aber nicht in dem Sinne, dass wir deshalb alle Zustände, die es derzeit gibt, mitkaufen. Also dem würde ich immer widersprechen. Kleinen Seitenhieb auf das demokratische dieser Wahl muss ich vorweg loswerden. Das ist eine der schäbigsten demokratischen Werbemethoden, Angst vor anderen zu machen und damit für sich zu werben. Man malt die Rechten an die Wand und sagt, wählt uns, gegen rechts, basta. Erstens ist das gar nicht gegen rechts, weil man keine einzige Stimme für rechts verhindert, dadurch, dass die Stimme bei Manfred Weber landet. Zweitens braucht einer, der so argumentiert, offenbar überhaupt kein Argument für sich mehr zu sagen. Der muss nur noch schlecht über die anderen reden. Und verlangt ein Blanko-Ja, von dem man nicht mal sagt, ob er dann was gegen die Rechten unternimmt. Es geht ja schon längst durch die Presse durch, dass es vielleicht hinterher auch noch zu einer Koalition im Europäischen Parlament zwischen der Europäischen Volkspartei und solchen furchtbar Rechten wie Orban, der ist übrigens in der Europäischen Volkspartei, zwar suspendiert, aber immer noch drin, und anderen Gestalten kommen kann, wenn die Mehrheitsverhältnisse das verlangen. Das mal zu der demokratischen Schäbigkeit, wie da Wähler eingeseift werden. Aber noch zwei, drei Sätze zu den Rechten selber. Die etablierten Parteien verbreiten da eine Unwahrheit über die. Die etablierten Parteien verbreiten die Unwahrheit darüber, die wollen Europa kaputt machen. Das ist gar nicht deren Kurs. Die sagen, neulich wieder in Mailand, sie wollen ein Europa der Nationen, ein Europa der Vaterländer. Auf jeweils ihrer Sprache. Das kann ich mir bei solchen rechten Knochen auch gut vorstellen. Warum sollten denn rechte Staatenlenker, von denen sind ja mittlerweile welche an der Macht, in Italien, in Ungarn, in Polen, warum sollten denn rechte Staatenlenker eigentlich keinen Geschmack daran finden, die Macht der eigenen Nation nach außen durch ein Bündnis mit anderen gleichgerichteten Staaten zu vergrößern? Insofern kämpfen auch die um Europa als Mittel ihrer Machterweiterung. Wogegen sie sind, wo sie wirklich Front machen, ist, dass sie dafür nationale Souveränitätsrechte an die supranationalen Einrichtungen der EU abtreten müssen. Da wollen sie welche zurückholen. Aber damit Europa mehr ihr machtpolitisches Mittel ist. Und wenn ich jetzt noch einen Gedanken dranhänge, dann werfe ich mal die Frage auf, warum sind die Rechten eigentlich in Europa so groß geworden? Sind die vielleicht ein Produkt der Europäischen Union? Das sind sie. Das sind nämlich welche, die den Widerspruch dieses Staatenbündnisses, da tun sich Nationalisten zusammen, um durch die supranationale Zusammenarbeit ihre internationale Macht zu erweitern. Den Widerspruch wollen die nach der anderen Seite ein bisschen managen. Nämlich, dass sicherer ist, dass die Nationalisten das in der Hand behalten. Die stören sich an dem Fortschritt in Europa, dass in Sachen Geld, in Sachen Wirtschaftsgesetzgebung, in Sachen, wie geht man mit Ausländern um, tatsächlich einige Entscheidungsbefugnisse an die supranationalen Einrichtungen dieser EU abgetreten worden sind und wollen davon was zurückhaben. Ja, aber dann ist der Nationalismus, so wie er dieser durchaus gehässige und an der Macht durchgreifende Nationalismus, in Europa doch selber richtig gehend ein Produkt dieses Europas. Und gar nicht der behauptete Gegensatz zu diesem Europa, wie es einem die etablierten Parteien einreden wollen. Schlimm ist, vielleicht das noch als Randbemerkung, aber das wäre ein Diskussionsthema für sich, schlimm ist, dass es solchen Parteien allen Ernstes gelingt, ihren machtpolitischen Anspruch hinreichend Menschen zu vermitteln, als das wäre das Mittel für sie, sodass sie von denen gewählt werden. Dagegen was zu unternehmen, halte ich für richtig, bloß das ist was ganz anderes, als die anderen zu wählen. Also ich glaube auch das Argument zu sagen, wählt uns, also wenn ich das jetzt mal so sagen würde, weil wir sind ganz besonders doll gegen die Rechten, ist kein starkes Argument, das stimmt. Das ist kein starkes Argument. Ein starkes Argument ist aber, wählt uns, wir schließen aus und garantieren, dass wir in unserer Politik uns jederzeit für eine andere Form von Asylpolitik, Zuwanderungspolitik, Aufenthaltsfragen, dass wir uns damit immer so verhalten würden, dass die dem inhaltlichen Vorstellungen, die von rechts, natürlich auch von konservativer Seite und an anderer Stelle auch von liberaler Seite, sich grundsätzlich unterscheiden. Das ist ja ein anderes Argument. Das Argument kann ja nicht sagen, wir sind nicht wie die, wenn ihr die doof findet, wer ihr uns. Also das wäre tatsächlich albern. Das stimmt. Sondern die Auseinandersetzungslinie läuft ja an ganz vielen, ganz konkreten Fragestellungen entlang. Und zu diesen konkreten Fragestellungen sind die Parteien aufgefordert, Stellung zu beziehen. Jetzt kann man natürlich sagen, in den Fragestellungen sind nicht alle wichtigen Fragen drin. Es wird hier nicht ausreichend über bestimmte Grundsätze diskutiert. Das stimmt, das kann man führen. Diese Diskussion kann man führen und die muss man wahrscheinlich auch führen. Ich finde es aber auf der anderen Seite, macht man es sich doch zu leicht, wenn man sagt, es gibt irgendwie Kampagnen, da wird gesagt, man muss gegen rechts jetzt pro-europäisch wählen. Und das, weil es solche Kampagnen gibt, kann man jetzt nicht wählen, weil damit würde man sozusagen dem auf den Leim geben, dass die Beteiligung an der Wahl eine Zustimmung zur derzeitigen EU wäre. Das finde ich einfach, ehrlich gesagt, das Argument überzeugt mich nicht. Also das sozusagen, das überschätzt doch massiv die Wirkmächtigkeit von einer solchen Kampagne, die, also wie viele Leute gehen denn jetzt bitteschön dieses Mal zur Wahl und sagen, ich wähle jetzt dieses Mal die CDU, weil die CDU hat mir gesagt, ich soll gegen rechts CDU wählen. Das will ich mal sehen. Also das ist, scheint mir doch ein sehr unrealistisches Szenario zu sein. Ich würde gerne einmal, Moment, ja. Ja, weil das sehr gut passt, würde ich gerne an dieses Statement direkt mit der nächsten Frage anknüpfen und dann eine ganz große Fragerunde machen. Die nächste Frage wäre nämlich genau, welche Macht habe ich denn mit meinem Wahlkreuz? Also warum? Jetzt haben wir gehört, okay, das ist ein Scheißargument dafür, wählen zu gehen. Was ist denn ein gutes Argument dafür? Ich glaube, ich fange mal vielleicht an. Ja, mein Argument wäre ja immer, dass die Parteien, die bei einer Wahl antreten, mit einem bestimmten Programm antreten, mit einem bestimmten Personal antreten und mit einer bestimmten Überzeugung antreten, später Politik zu machen. Und ich bin davon überzeugt, dass es richtig ist, bei Wahlen anzutreten, wenn man diese Gesellschaft verändern möchte, weil Wahlen einem die Möglichkeit zur Öffentlichkeit geben, weil Wahlen einem die Möglichkeit zur Beteiligung auch in diesen formalisierten Prozessen geben. Ich sage nicht, mit der Abgabe der Stimme hat man seine demokratische Pflicht getan und kann dann für 4, 5 oder 6 Jahre nach Hause gehen und sagen, ich habe ja gewählt, das reicht nicht aus, würde ich nie sagen. Aber die Beteiligung an der Wahl ist zumindest an einer Stelle der Ausdruck darüber, was meine Vorstellungen davon sind, welche Schwerpunkte gesetzt werden müssen, welche Leute in den Jahren danach Entscheidungen treffen sollen. Und ich finde es nach wie vor richtig, dann sich auch auszusuchen, zu welchen Programmen man auch mit der Stimmabgabe sich bekennt. Weil es macht einfach einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob wir irgendein Parlament haben, ein europäisches, ein nationales Parlament, in dem 70% Konservative sitzen oder in dem 70%, ich sage jetzt mal, Grüne sitzen. Man kann natürlich sagen, der Unterschied ist nicht so groß, kann man sagen, kann man gerne darüber diskutieren. Ich bin aber davon überzeugt, dass es Unterschiede macht, wer in Parlamenten sitzt. Man kann sagen, die Unterschiede sind mir zu klein, dann liegt das aber möglicherweise an dem Parteienangebot und nicht an dem, jetzt komme ich wieder darauf zurück, nicht an dem Mechanismus sozusagen und dann nicht an der Tatsache, dass hier gewählt wird. Eine praktische Frage. Das steht doch gar nicht zur Wahl, was du erzählst. Was steht nicht zur Wahl? Also ein Programm einer Partei, meinetwegen, die soziale Verhältnisse durchsetzen will und dergleichen, steht doch gar nicht zur Wahl. Es steht doch was ganz anderes zur Wahl. Es steht die Zustimmung zu diesem europäischen Projekt. Das steht nicht auf dem Wahlzettel, Zustimmung zu Europa oder gegen Europa, sondern auf dem Wahlzettel stehen verschiedene Parteien. Man kann natürlich sagen, diese Parteien stellen alle eine Zustimmung zu Europa dar. Das ist eine Lesart. Die zwei Abteilungen, die der Wählerschaft vorgestellt werden. Die einen sind für Europa, das heißt dann in der Übersetzung für Demokratie und so weiter, für alles Gute. Und die andere Seite für Nationalismus, Rückständigkeit in dumpfen und so weiter Nationalisten. Gut, das ist jetzt sozusagen eine Kritik an den bestehenden Parteien, wenn man diese Parteien so in diese zwei Cluster einordnen will. Diese Kritik kann man führen, diese Kritik teile ich nicht. Ich glaube, die ganze Agitation für die Wahl ist doch nur, dass diese Das ist das Narrativ, was aufgebaut worden ist. Da sind wir doch einer Meinung, aber das heißt doch jetzt irgendwie nicht, dass man mit der Wahl nur diesen einen Akt irgendwie, das ist doch eine unzulässige Monokausalität. Jonas, was sagst du denn dazu? Lass sie doch erstmal diskutieren. Also in so einer repräsentativen Demokratie, und das Europäische Parlament ist ja auch repräsentative Demokratie, ist die Wahl der Akt, man kreuzt an, wer es machen soll. Das heißt, der Wahlakt selber verlangt von einem immer, was immer einen politisch bewegt, was immer man sich da drunter vorstellt, was für ein Motiv man hat, was dabei rauskommen soll, verlangt einem der Wahlakt immer ab, dass man das, was politisch dabei rauskommt, denen überlässt, die man ja mit einem Mandat dazu ausstattet. Hast du im Übrigen auch gesagt. Ja. Ja? Man entscheidet, wer es entscheiden soll. Dann sind aber die Entscheider. Dann sind die im Europäischen Parlament diejenigen, die sich dann unter sich, unter für sie politisch günstige machtpolitische Kungeleien hineinbegeben. Fraktionen bilden, da wird sich was verändern. Die Rechten wollen eine neue Einheitsfraktion hinkriegen. Bin mal gespannt, ob das was wird oder so. Ganz gespannt bin ich dann nicht. Aber wie dem auch sei, der Wahlakt verlangt einem gerade ab, dass man die Entscheidung darüber, was das politisch ist, abtritt an die, die man wählt. Und das ist eigentlich mein Einwand sehr grundsätzlicher Art gegen dieses schöne, eingerichtete, demokratische Institut der Wahl. In Europa ist bei diesem Wahlkampf die Wahrheit der Wahl in gewisser Weise auf eine Spitze getrieben, weil einem die Parteien, die sich da zur Wahl stellen, tatsächlich gleich als Wahlkampfargument sagen. Es soll um nichts anderes gehen, als um ihre machtpolitischen Alternativen. Damit wird man belästigt als Wähler. Es wird erst gar nicht, ich bin die ganze Zeit noch freundlich zur Linkspartei, kann ich auch noch was sagen. Die retten in gewisser, mache ich mal eine Parenthese, die Linkspartei rettet den Schein dieser demokratischen Wahl, dass es darum auch noch um was anderes gehen könnte. Aber auch nur sehr matt. Die anderen Parteien sagen einem in gewisser Weise die brutale Wahrheit, diese Wahl dreht sich um nichts anderes als beauftragt Politiker zu zwei Alternativen des machtpolitischen Geschäfts Europas. Entweder die, die sagen, wir wollen dieses Europa, wie es ist, weiter stricken, noch enger, noch mächtiger machen, oder die, die sagen, wir wollen dieses Europa mehr zum Instrument der nationalen Vaterländer machen, ermächtigt die. So, vor die Alternative wird man von denen gestellt. Und warum soll man sich jetzt eigentlich dafür hergeben, in diese Alternative mehr reinzuspintisieren, als die Alternative einem zu diesem Wahltag gerade hinorganisieren? Okay, jetzt haben wir mehrere. Und zwar einmal dich im schwarzen Pulli, dann dahinter im blauen Pulli, dann Dominik, dann Lilia und dann... Die erstmal zustimmen, also ich denke auch, dass parlamentarische Demokratie von vornherein das ist, um die Massen von der wirklichen Entscheidung fernzuhalten. Das ist historisch richtig, obwohl das allgemeine Wahlrecht natürlich auch ein emanzipatorischer Akt war. Im Rückkehrschluss heißt es genau das. Und auch auf die Linkspartei denke ich mit Positionen, die vielleicht nicht ganz systemkonform wirken, ja, spielen wir auch irgendwo mit. Auch wenn sie vielleicht real hier und da was drehen können, aber keine Ahnung, so der Widerspruch, nehmen wir mal den größten zwischen Kapital und Arbeit, es ist viel zu getan, als könnte man den noch im Parlament beschnappen, ausdiskutieren, daran was drehen. Haben glaube ich nicht. Und was anderes, dass zu den Rechten, dass die Leute ja nicht nur zur Wahl gehen, weil sie nicht Rechte an der Regierung haben wollen. Doch, das ist bei vielen so. Sehr vielen Leuten, mit denen ich diskutiere, mit denen wir in Runden sitzen, auch viele von denen lehnen den bürgerlichen Staat ab, bei denen ist das einzige Argument, warum sie denn zur Urne gehen. Ja, wir können das nicht den Rechten überlassen, so, weil wir dann weniger Spielräume haben, für unsere Politik zu gestalten, weil wir vielleicht mit mehr Repressionen rechnen müssen, weil man vielleicht was eindämmen könnte, was Flüchtlingspolitik, das ist auch im Mittelmeer und so weiter angeht, ist das einzige Argument, was die Leute, die den Staat ablehnen, auch noch bringen können. Ja, aber wir wählen damit nicht rechts. Also das ist für viele der Hauptgrund. Dann deine. Ja, mir schmeckt diese ganze Diskussion nicht. Und zwar, weil sie meines Erachtens auf einen falschen Gegensatz hinausläuft. Jonas, du willst mal darauf hinaus, die Grundlagen, auf denen diese Wahlentscheidung jetzt überhaupt ansteht, auf die Grundlagen, auf die, die sind schon falsch. Und das ist richtig. Sag warum? Die Einrichtung der Welt nach Staat und Kapital ist das Falsche. Und das sind die Grundlagen dieser Wahl, das ist falsch. Da sage ich, ist richtig. So. Und Nelson sagt, ja, wir befinden uns in einer Fahrtabhängigkeit und es geht jetzt irgendwie um hier ein bisschen was besser machen und da ein bisschen was besser machen. Ist in gewisser Weise auch richtig. Und man muss, wäre es nicht sinnvoller, anhand folgender Unterscheidung mal zu diskutieren, und zwar, dass es vernünftigerweise kein Interesse an den Verhältnissen geben kann, an Staat und Kapital, dass es aber auch Interessen in den Verhältnissen gibt, und zwar erzwungenermaßen. Und dann kann ich doch sagen, ich gehe nicht mit der Erwartung zur Wahl, dass ich danach ein schönes Leben habe. Wer würde auf so einen Schwachsinn allen Ernstes glauben? Leider doch eine ganze Menge, aber ja, okay. Mit dieser Erwartung muss ich doch gar nicht zur Wahl gehen, sondern ich kann doch mit dem Wissen zur Wahl gehen, dass ich meine Interessen in den Verhältnissen vertrete und mir vielleicht Politiker, die eher dafür sind, eine Homo-Ehe zu liberalisieren, als Homosexualität unter Strafe oder Todesstrafe zu stellen, dass mir die im Zweifelsfall lieber sind. Aber dass es da doch natürlich niemals um die Grundlagen dieser Gesellschaftsordnung geht. Aber wer würde das denn auch behaupten? Von daher finde ich diesen Gegensatz falsch, den ihr beide aufmacht. Man müsste doch eher diesen Widerspruch ernst nehmen, weil ihr beide nehmt nämlich den jeweils die andere Seite nicht ernst. Jonas, du nimmst die Seite nicht ernst, dass es auch die Interessen in den Verhältnissen gibt. Und Nelson, du nimmst nicht ernst, dass es eigentlich überhaupt kein Interesse an diesen Verhältnissen geben kann. Ich nehme das sehr ernst. Ich widerspreche sogar dem mit dem schwarzen Pullover. Doch, es wird über die Interessen der normalen Insassen dieser europäischen Staaten in der europäischen Politik und im Europäischen Parlament nicht nur gesprochen, sondern da wird sogar über die entschieden. Worauf ich aber hinweise ist, was ist denn der Inhalt dieser Entscheidung? Der europäische Binnenmarkt, das ist vorhin da mal vorgekommen, aber auch bei meinem Co-Partner da, Nelson, vorgekommen. Der europäische Binnenmarkt hat zum Beispiel die Entscheidung herbeigeführt, dass es mittlerweile für Leute, die von Lohneinkommen leben müssen, weil sonst haben sie keine Geldquelle und hierzulande ist alles über eine Geldquelle organisiert, dass die mittlerweile europaweit, jetzt kommt das freundliche Wort, freizügig sind, der Sache nach von den Anwendern von lohnabhängiger Beschäftigung europaweit verglichen werden können. Nach Willigkeit und nach Billigkeit verglichen werden können. Und das Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, von dir aus Bremerhaven, geht auf diese wunderbaren Subunternehmerverhältnisse, in denen ehrwürdige Baumultis und sonstige Unternehmen mit Subunternehmern Leute sogar noch unter Mindestlohn beschäftigen können, unter deutschem Mindestlohn zumindest beschäftigen können. So ist im Binnenmarkt über das Interesse und die Existenzweise dieser Leute ernstlich entschieden. So, jetzt kommen, jetzt mache ich doch mal einen kleinen bösen Punkt zur Linkspartei. Kommen welche und sagen, bräuchte es da nicht einen Mindestlohn? Ein Mindestlohn, sogar einen einheitlichen in Europa verlangen die. Dagegen gibt es Aufstand von der CDU, aber auch von der SPD. Die wollen nämlich einen Mindestlohn, je nach den unterschiedlichen nationalen Lohnniveaus. Aber merkt man nicht, dass dieser wunderbare Einfall eines Mindestlohns überhaupt nichts dran ändert, dass es diese Lohnkonkurrenz nach unten gibt, sondern darauf beruht? Ein Mindestlohn macht nämlich überhaupt nur Sinn, wenn das Gesetz der Lohnfindung eine Lohnkonkurrenz nach unten ist. Ja. Wenn die Arbeitnehmer gegeneinander ausgespielt werden in den Nationen und zwischen den Nationen und es eine derartige Tendenz der Löhne nach unten gibt, dass sogar hoheitliche Politiker den Einfall haben, eine gewisse Bremse muss da sein, denn das soll ja irgendwie eine Lebensweise in unserer Wirtschaftsweise sein, von Lohnleben. Also ziehen wir unten eine Bremse der Tendenz der Löhne nach unten ein. Das ist doch aber keine Änderung der Verhältnisse, sondern eine Ordnung dieser Scheißverhältnisse. Das stimmt. Wir würden auch nie sagen, mit dem Mindestlohn schaffen wir die Abhängigkeit von Löhnen ab. Aber das soll ja auch die Einführung eines europaweiten Mindestlohns gar nicht leisten. Deshalb sozusagen den Punkt, den du eben gemacht hast, mit Interessen in den Verhältnissen und Interessen an den Verhältnissen, fand ich eigentlich ganz gut. Weil natürlich sind diese Forderungen keine Veränderung der Verhältnisse, sondern eine Veränderung in den Verhältnissen. Das stimmt. Aber die Frage ist ja, was nützt denn dem Menschen, der in Bremerhaven auf der Werft ausgebeutet wird, wenn ich ihm sage, ein höherer Mindestlohn bringt dir gar nichts, weil dann bist du immer noch lohnabhängig. Da sagt er mir, der höhere Mindestlohn bringt mir schon was, dann kann ich nicht mehr nämlich eine bessere Wohnung leisten. Also sozusagen, ich will nicht sagen, dass damit mit der besseren Wohnung alle Zwänge und Abhängigkeiten überwunden sind. Das weiß ich selber, so dass das nicht der Fall ist. Ich finde trotzdem, dass es sich lohnt, sich darum auseinanderzusetzen, dass dieser Mensch ein existenzwürdiges Leben führen kann. Und das machst du bei der Europawahl? Ja, mache ich unter anderem bei der Europawahl. Ich habe nicht gesagt, wir gehen bei der Europawahl wählen und danach ist alles gut. Das sage ich überhaupt nicht. Ich sage nur, es lohnt sich darum zu kämpfen, dass dieser Mensch einen anderen Lohn erhält. So, das wäre mein zweiter Einwand dagegen bei einer Europawahl. Also ich sage, ich halte nichts von dieser Einrichtung, weil die unterstellt die Konkurrenz der Löhne nach unten und das ist übrigens konkreter argumentiert als unterstellt die Lohnabhängigkeit überhaupt. Sondern ich sage, das Gesetz der Lohnfindung, wie es in europaweit mittlerweile durchgesetzt ist, ist eine von den Unternehmern betriebene Konkurrenz der Löhne nach unten. So, und das ist unterstellt, wenn Mindestlöhne erfunden werden. Mein zweiter Einwand dagegen ist, was machst denn du in der Europawahl? In der Europawahl sagst du, das, was da für die Leute rauskommt, soll Entscheidungsmonopol der ermächtigten Politiker sein. So wie die sich dann aus ihren Erwägungen raus, aus ihren Erwägungen, wie sie die Wirtschaftsweise organisieren müssen, oder wie sagt Katharina Barley, sagte gestern Abend, ja, ein Mindestlohn braucht es schon deswegen, damit der Staat nicht zuzahlen muss. Ja? Also nach solchen Überlegungen entscheiden die dann über das Schicksal dieser Leute. Nicht die, die es betrifft, sondern die, die sie wählen. Das ist mein zweiter Einwand. In solchen existenziellen Fragen das Kommando über das eigene Lebensschicksal an gewählte Politiker abzutreten. Ich will dem noch ein drittes hinzufügen, weil... Warte mal ganz kurz. Es gibt eine Rednerinliste und da sind... Du bist als drittes drauf. Du bist als drittes drauf. Ja, dann bist du drauf. Also vielleicht, weil du es jetzt gerade wieder in diese Richtung geführt hast, und das wird, glaube ich, auch mehr ein Statement irgendwie. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir sind irgendwie einer Meinung, dass parlamentarische Demokratie, und darauf wolltest du ja auch hinaus, auf ganz vielen Ebenen super problematisch ist. So, aber was mich total aufregt, ist irgendwie zu unterstellen, und das wurde jetzt, weil du das mit der Masse sozusagen gesagt, wenn man irgendwie von Massen spricht, so, dann ist man gar nicht mehr so weit weg irgendwie von einem gewissen Volksbegriff. Und ich glaube, da steckt eine unzulässige Homogenisierung irgendwie davon drin und auch diese Beschwörung irgendwie von, weiß ich nicht, objektiven Interessen, oder das ist ja auch dann die Richtung, in die das nachher geht, wenn man irgendwie die Frage stellt, es gibt Interessen an den Verhältnissen so und es gibt sozusagen die unter den diesen Menschen oder unter eben den entsprechenden Kapitalbesitzern irgendwie leiden, so, also gibt es auch ein objektives Gegeninteresse sozusagen, was die Auflösung der bestehenden Verhältnisse sucht. So, im Prinzip irgendwie bin ich da einer Meinung, aber zu sagen, dass das objektive Interesse irgendwie dieser Gruppe ist, so, ich glaube, das widerspricht irgendwie erstmal grundsätzlich der Lebenswirklichkeit vieler Menschen und ist auch ein Stück weit eine Entmündigung, die da irgendwie betrieben. Ja? Und dann würde ich halt sagen, okay, dann ist erstmal aber der wichtige Schritt sozusagen in einer parlamentarischen Demokratie, anzuerkennen, dass wir eine Heterogenität der Interessen haben, so, und die sind durchaus extrem komplex, so, und dann das so runterzubrechen irgendwie, auch wie wir das jetzt zum Beispiel machen, auf die Frage irgendwie, jetzt wählen oder nicht, das betont in meinen Augen die Frage nach der Wahl total über, ja, also dann, weiß ich nicht, dann muss man das eher in einem Nebeneinander zwischen ganz verschiedenen Ensembles irgendwie betrachten und eben sagen, ja, natürlich, politischer Aktivismus ist halt auch eine Lösung, so, ist wahrscheinlich sogar eine teilweise viel bessere Lösung, gewisser radikaler Aktivismus ist wahrscheinlich noch eine viel bessere Lösung sozusagen. Aber dann kommen wir auch ganz schnell an die Frage nach Anschlussfähigkeiten beispielsweise. So, ne? Kriegt man irgendwie auch eine Bevölkerung so strategisch gezielt mobilisiert, auf die Barrikaden beispielsweise, gegen die bestehenden Verhältnisse zu gehen? Und da muss man, finde ich, ehrlicherweise auch sagen, dass das aktuell leider nicht der Fall ist. So, ne? Und da würde ich eher ansetzen, also eher zu gucken, wie kann man, vielleicht ist das ja auch irgendwie der Ansatz vom Gegenstandpunkt, wie kann man den Diskurs so weit radikalisieren, dass da tatsächlich irgendwie so eine Aufbruchsstimmung irgendwie gegen die besteht. Verhältnisse kommt, ja. Aber solange das nicht der Fall ist, würde ich erstmal sagen, es ist genauso wichtig, wählen zu gehen, wie es wichtig ist, auf die Straße zu gehen. Okay. Ich würde gerne einfach noch mal ein bisschen sammeln und damit das nicht wieder in so Einzeldebatten verfließt. Meine Frage geht eigentlich so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich frage mich, welchen Effekt das Nichtwählen haben soll. Also ich verstehe, also ich glaube, ich gehe da in die gleiche Richtung, zu sagen, es gibt, ich fand die Unterscheidung zwischen den Interessen sehr gut eigentlich, und ich frage mich aber, was, also du sagst, dass du mit deiner Stimme kein Bekenntnis zur EU geben willst, ist dieses Bekenntnis zuwider, was von dir gefordert wird. Ich frage mich allerdings, was ist der Effekt davon, außer dass du dieses Bekenntnis nicht gibst, und ist das nicht eigentlich nur eine Wohlfühlpolitik fürs eigene Ego in dem Moment, in dem du sagen kannst, ich bin hier der bessere Mensch, weil ich partizipiere nicht in diesem System, was ich nicht gut finde, und sollte man nicht tatsächlich da dann eher in dem Wissen, dass man nicht die Welt verändert mit dem Wählen in der Art und Weise, wie du sie gerne verändern würdest, danach gucken, welche Folgen hat mein Wählen vielleicht für weniger Privilegierte, für nicht weiße Menschen, für Menschen, die unter rechten Regierungen sehr konkret und sehr unmittelbar zu leiden haben, wie beispielsweise in Österreich und Italien im Moment zu sehen ist. So, direkte Frage würde ich direkt. Es hat tatsächlich aus den genannten Gründen nicht zur Wahl zu gehen, sondern zu sagen, nein, das will ich nicht, ich will meinen politischen Willen nicht abgeben bei den Gewählten. Das hat tatsächlich keinen anderen Effekt, als diesen Fehler zu unterlassen. Um alles Weitere muss man sich dann anders kümmern. Mehr will ich auch nicht versprechen. Zu dem anderen will ich auch schnell was sagen. Du schimpfst über, man soll die Menschen nicht wie hast du das gesagt, kollektivieren oder ne, so. Aber schau mal, warum machst du das nicht als Polemik gegen die demokratische Wahl? Wenn es irgendwie eine politische Einrichtung ist, wo die Menschen kollektiviert werden, politisch kollektiviert werden, dann ist es die demokratische Wahl. Was immer ihre Interessen sind, mit denen sie sich so im Alltag rumschlagen, alle 4 Jahre oder wie die Wahlperiode gerade ist, sollen sie sich als das Kollektiv des Wahlvolks verstehen. Sollen sich zu dem gemeinsamen Interesse verstehen. Ja, was sie auf jeden Fall brauchen, sind Politiker, die über sie das Sagen haben, die für sie die Entscheidungen treffen. Also wenn es irgendwie wirklich was gibt, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann, hier werden die Leute getrennt von ihren Interessen, sogar rücksichtslos, um es akademischer zu sagen, unter Abstraktion von ihren Interessen, politisch zu einem Kollektiv gemacht, dann ist es die demokratische Wahl, die die Leute zu einem Volk von Wahlbürgern macht. Da sind sie dann übrigens wirklich mal richtig Volk. Dieses Kollektiv, das eigentlich gar keinen anderen Inhalt hat, als sich einer politischen Führung gegenüber zu benehmen und zu sagen, die politische Führung, der gegenüber ich stehe, sollen die machen, die ich ankreuze. Und damit übrigens auf jeden Fall, alle machen das dann als Kollektiv, anzukreuzen, sowas brauche ich, eine politische Führung. Also wenn du gegen Einheitsstifterei unter Menschen polemisieren willst, nimm doch einfach mal die demokratische Wahl als Zielscheibe. Der lag gerade schon eine Antwort auf der Zunge. Ja. Genau, als Nachfrage, du sagst, durch die Wahl werden die Leute zum Kollektiv gemacht. Ja. Glaubst du wirklich, du kannst dich durch den Akt das nicht jetzt aus diesem Kollektiv ausschließen? Normal. Also du kritisierst, dass durch die Wahl Leute zum Kollektiv gemacht werden. Glaubst du wirklich, du kannst dich durch den Akt des Nichtwählens alleine irgendwie aus diesem Kollektiv rausziehen? Nein. Ich kann etwas unterlassen. Ich bin doch ganz bescheiden gewesen in dem, was hat das für einen Effekt. Da habe ich glattweg gesagt, du kannst einen Fehler unterlassen. Du kannst das Bekenntnis zu diesem Kollektiv bleiben lassen. Das Kollektiv des Volkes bist du dann trotzdem, weil das Regieren über dich macht sich dann letztlich doch gar nicht davon abhängig, ob du den, der es macht, gewählt hast. Die regieren dich trotzdem. Wenn dir da was nicht passt, dann musst du ganz woanders anfangen, als bloß das Kreuz nicht zu machen. Dann musst du erstmal damit anfangen zu sagen, was machen die da eigentlich? Und die Argumente zusammensammeln, was dir da dran nicht passt. Nelson, willst du darauf antworten? Oder? Vielleicht zwei, drei kurze Bemerkungen, die ich mir aufgeschrieben habe. Also zum einen, ja, das stimmt, man entscheidet am Ende natürlich trotzdem darüber, dass man sich regieren lässt. Also was heißt, ob das eine Entscheidung ist, die man an der Stelle trifft oder an anderer Stelle trifft. Aber die Frage, die man ja trifft, und da würde ich auch tatsächlich Ihnen widersprechen, die Sie eben gesagt haben, irgendwie, das ist sozusagen immer dann ein Bekenntnis zu Ja Europa oder Nein Europa. Man trifft ja eine Entscheidung in eng gesetzten Rahmenbedingungen, wenn man es so nennen will, aber darüber, wie regiert wird. Und das kann einfach im Alltag einen Unterschied machen. So, und das finde ich irgendwie eine nach wie vor wichtige Frage, die sich stellt und die nicht negieren soll, dass es keine anderen Entscheidungsprozesse gibt. Und da möchte ich jetzt schon auch nochmal was dazu sagen, wie eigentlich diese Entscheidungen getroffen werden. Also wir sehen doch gerade, dass beispielsweise mal sowas sozusagen wie Fridays for Future haben gerade einen Effekt auf Politik. Und zwar nicht nur, weil gerade Wahlen anstehen, sondern weil sich Menschen mobilisieren und öffentlich Druck aufbauen und die öffentliche Meinung verändern. Und darauf reagiert Politik. Und auch Parteien. Und zwar alle Parteien auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Manche sagen, ist nett, aber geht mal lieber in die Schule. Andere sagen, okay, die Teile dieser Forderung nehmen wir jetzt auf, Teile dieser Forderung machen wir jetzt unsere eigene Programmatik. Aber ich will damit nur sagen, das ist ja, ich finde sozusagen diese Trennung zu machen, es gibt da diese Leute, die sitzen irgendwie in Brüssel, die kriegen nichts mit, die entscheiden komplett sozusagen selber und müssen sich nach nichts richten. Und dann gibt es diese Gesellschaft, die alle paar Jahre mal ein Kreuz macht und dann zu Hause sitzen bleibt und abwartet, was die da machen. Das ist doch eine völlig falsche Beschreibung der Zustände. Natürlich gibt es Interessengruppen, die einwirken auf die politisch handelnden Personen, auf die Abgeordneten. Natürlich gibt es die. Kann man dann ja auch an der einen oder anderen Stelle kritisieren, wenn das dann die Interessen der Automobillobby sind, die dann verhindern, dass man irgendwie die Konzerne für ihren Betrug irgendwie zur Verantwortung zieht. Auf der anderen Seite sind es aber natürlich auch Interessen, die irgendwie kollektiv organisiert werden und auch für Verbesserungen im System streiten. Auch die kriegen ja ein Gehör. Ich sag mal, diese ganze Artikel 13-Diskussion, die wurde doch nicht ausschließlich im Europäischen Parlament geführt, die wurde im Netz geführt. So, und auch daraus ist Druck entstanden auf die politische Auseinandersetzung in den Parlamenten. Also ich finde sozusagen diese knallharte Abgrenzung zwischen, es gibt da diese paar Peoples, die sitzen in diesem Parlament, die machen, was sie wollen, und die anderen, die wählen alle 4 Jahre und sitzen dann irgendwie rum und warten, dass die entscheiden, finde ich eine falsche Beschreibung der Zustände. So läuft es doch gar nicht. Damit will ich nicht sagen, macht euch mal nicht so Gedanken, es gibt total viele Möglichkeiten und bei der Wahl entscheidet man nur so eine Kleinigkeit. Nee, das würde ich auch nicht sagen, aber die Wahrheit liegt doch irgendwo dazwischen. Da ist eine Wortmeldung. Ich wollte jetzt drei Sachen, glaube ich, was sagen. Ich fange mal hinten an bei dem letzten Statement. Naja, die Abtrennung, die macht ja erstmal das Parlament selber und der Wahlakt selber. In der deutschen Grundgesetz heißt es so schön, wem sind die Staatsmänner verpflichtet, also die Abgeordneten, nur ihrem Gewissen. Das ist ja die staatsrechtliche Formulierung für Da gibt es eine Trennung. Da ist man keinem Interesse irgendwie delegiert, verpflichtet und so weiter. Also das ist erstmal keine schlimme Abstraktion von Jonas, sondern das ist genau die Abstraktion, die das Wahlrecht, die das überhaupt das Mandat des Abgeordneten umschreibt. Jetzt kannst du natürlich gleich wieder sagen, ja, aber die reagieren doch auf irgendwas. Und da wird dir ja auch aufgefallen sein, dass bei allen Antworten auf Fridays for Future immer rauskam, die Politiker, also die, die nicht nur im theoretischen Sinn was zu sagen haben, behalten sich vor, was aus den guten Anliegen der Jugendlichen wird. Und darauf, wenn schon auch auf sonst nichts, beharren sie sehr schwer, dass sie diejenigen sind, die darüber zu entscheiden haben. Insofern ist, finde ich, es auch nicht ganz sauber oder ganz klug zu sagen, mal so Linkspartei ins EU-Parlament wählen, wäre so irgendwo auf einem Kontinuum zu Aktivismus, den man so, sonst so kennt. Es ist noch nicht mal auf einem Kontinuum zu Fridays for Future. Weil wer sich jeden Freitag da irgendwo hinstellt und sagt, mir passt das mit dem Klima nicht, oder wer glatt, wir sind hier bei der DGB, in eine Gewerkschaft geht, der macht sich mit dem, was er so tut, zum Aktivisten seines Interesses und guckt halt, was er durchsetzen kann und wie er irgendwie Druck aufbauen kann. Die Wahl selber ist der Form nach, und da komme ich jetzt nochmal auf das von eben zurück, genau das Gegenteil davon. Ist das Abgeben, das Delegieren der Entscheidungshoheit über die eigenen Verhältnisse, die einen was angehen. Das sagt, die sollen das machen. Ich werde als linksradikaler Aktivist sehr vorsichtig, ob ich sagen würde, das wäre ungefähr eine Vorstufe oder eine Hinterstufe oder auf jeden Fall auch so ein Kräfteverhältnis, in das man sich mal reintun kann. Das ist, glaube ich, nicht ganz wahr, weil das Kräfteverhältnis, in das man sich da reintut, ist noch bevor man sich einmischt, längst entschieden. Und dann möchte ich was Drittes sagen, das betrifft nochmal dieses vom Nelson mit, man verbessert doch auch und man kann doch einfließen und soll man das ungeschehen lassen. Naja, das ist, da hast du natürlich recht und natürlich sind das alles Entscheidungen, die betreffen die Leute und wenn es dann mehr Mindestlohn gibt, dann gibt es mehr Mindestlohn. Wer sollte das dem widersprechen? Ne? Das wäre wirklich absurd, wenn man jetzt als Kritiker der Wahl das anzweifeln würde. Aber dann musst du dir den Schuh auch schon ganz anziehen. Dann bist du, wenn du schon dafür verantwortlich sein willst, dass die einen besseren Mindestlohn bekommen, dann bist du auch so verantwortlich für all die Zustände, die politischen, die immerhin diese Lohnkonkurrenz nach unten in Kraft setzen. Das ist ein bisschen, moralisch, nicht missverstehen, unehrlich zu sagen, für jede Verbesserung in der EU nimmt die Linkspartei die ganze Verantwortung auf sich. Aber für alles Schlechte, das ist die Fahrtabhängigkeit, an der wir nichts drehen konnten. Das ist eine Attribution, die so nicht ganz hinhaut. Wenn du schon dich mit deiner Politik zum Macher der EU machst, dann bist du auch Macher der EU, die es gibt. Also auch Verursacher aller Schäden, die du dann verarztest. Das ist einfach nicht wahr, dass man immer nur auf ein vorausgesetztes gesellschaftliches Verhältnis stoßen würde und an dem rumdoktoren und man selber die gute Krankenschwester zu einem schlechten Kapitalismus. Es ist doch gar nicht wahr, dass die jetzigen Lohnverhältnisse einfach ein naturwüchsiges Ergebnis von Marktkräften oder sonst was wären, sondern die sind selber, dein Wort, Fahrtabhängigkeit, Resultat von Institutionen, denen du vorsitzen willst. Ach, du bist ja Bremer Bürgerschaft, bei denen dann die Linksparteipolitiker vorsitzen wollen und in denen sie rumholzen wollen. Ich glaube, ich habe den Punkt sozusagen nicht ganz verstanden, wo ich mich für eine Verbesserung einsetze und deshalb halt auch alle schlechten Sachen kaufen soll. Also was ich völlig einsehe, ist, dass wenn die Linkspartei überraschenderweise in allen europäischen Staaten die Mehrheit erhält und dann schlechte Politik macht, dann kaufe ich sofort, die Kritik muss sie sich dann anziehen. Völlig klar. Wenn eine Partei sich mit bestimmten Punkten zur Veränderung des Systems einsetzt, mag einem das nicht genug sein. Aber dann zu sagen, dann kauft alle Systemschwierigkeiten mit, also irgendwie erschließt sich mir das nicht. Darf ich eine kurze, vielleicht habe ich es unklar ausgedrückt. Was heißt denn schon System? Das System, über das wir so reden als Linke, irgendwie Kapitalismuskritiker und sowas, das ist doch selber nach Strich und Faden ein Produkt der hoheitlichen und zwischenstaatlichen Einrichtung. Das ist doch gar nicht etwas, das neben und getrennt von der Politik vorliegen würde. wenn man eine transnationale Verwaltung von nationalisierten Kapitalismen verwalten will, dann sitzt man eben genau der Instanz, den Institutionen vor, die all die Mechanismen, die du mit System bezeichnest, in Kraft setzen. Das meinte ich, das wollte, habe ich dir nur so moralisch ein bisschen Schnäuzer reiben wollen. Okay, du bist dran, dann bist du dran. Vielleicht nehmen wir jetzt mal. Ja, genau. Ja, mein Punkt war eigentlich, der wurde auch schon ein bisschen aufgerollt, also das ist mit Politiker reagieren auf Entscheidungen oder auf gesellschaftliche Kräfteverhältnisse oder was man nennen will. Ja, tun sie. Und ja, sie treffen wirklich Entscheidungen, das wollte ich auch nicht leugnen. Das Ding, was ich meine mit den Massen, werden von der Entscheidungsgewalt weggezogen, weil der Massenbegriff nicht passt. Ich wollte jetzt kein homogenes Volk beschwören. Also, dann meine ich, okay, es gibt dann Protests, MS Friday for Future, die Kiddies gehen auf die Straße, Politik passt sich an, du hast die Grüne Partei, die Werbung macht oder was weiß ich, oder wir vertreten die Interessen dieser Kiddies, die sagen, ey, so nicht weiter mit unserer Umwelt, was wir daraus gemacht haben, wird angepasst. Es geht in bestimmte Bahnen. So sehe ich es auf jeden Fall. Dann kriegt man da irgendwie eine Partei, die stellt sich hin und sagt, ja, wir machen Kapitalismus, aber mit ein bisschen grünen Anstrich und bauen jetzt E-Autos oder so. So wird gesellschaftlicher Protest oder was weiß ich auch kanalisiert und wieder in so einem schon vorgegebenen Rahmen eingesteuert. So wird das stimmt. Ich glaube, im Wesentlichen bin ich da auch bei meinem Vorredner, also bei dir. Es ist ja, ich weiß nicht, also ich meine, in der Logik, also bin ich bei dir, aber in der Logik, die du irgendwie beschwörst, frage ich mich, ist nicht alles, was nicht zum Umsturz der bestehenden Verhältnisse führt, dann nicht eine Unterstützung des bestehenden Systems? So, das könntest du sagen, würdest du wahrscheinlich sogar auch sagen, aber das scheint mir auf jeden Fall die Logik, oder auch nicht sagen, aber das scheint mir auf jeden Fall irgendwie die Logik zu sein, weil man sich sozusagen, also man kommt, das beschwört in meinen Augen so eine falsche Aporie, weil du in so eine Auswegslosigkeit hineinkommst, wo du dich halt entweder bekennst, irgendwie das System stürzen zu wollen, oder du wirst zum Helfershelfer irgendwie dieses Systems. Und ich würde deswegen halt irgendwie sagen, ja, von solchen Aporien muss man sich irgendwie verabschieden, so, also von solchen Auswegslosigkeiten muss man sich verabschieden, so, man muss halt irgendwie eine andere Perspektive aufmachen, die fruchtbarer irgendwie ist. Und dann würde ich halt sagen, gut, wenn du halt von so einer Grundheterogenität ausgehst, kannst du erstmal irgendwie besser arbeiten. Und auch da würde ich dir eigentlich zustimmen, dass es eben eine Gewichtung auf jeden Fall irgendwie gibt gegenüber Repräsentanz, Aktivismus und ganz viele Graustufen. Aber in meinen Augen verdeutlicht das halt eher, wie fluid die ganze Geschichte ist und wie schwierig das eigentlich ist, diese Sachen so aufzulösen. Und das irgendwie führt vielleicht auch wieder so ein bisschen zu der Debatte, dass eben diese Trennung irgendwie, ja, da haben wir irgendwie die Parlamentarier und da haben wir irgendwie den Rest, einfach extrem problematisch ist so und super brüchig so. Und dann, weiß ich nicht, dann suche ich mir halt lieber irgendwie eine andere Perspektive, mit der ich das Ganze irgendwie besser bearbeiten kann. Vielleicht ist dazu der Einstieg... Ich kann mal ganz knapp machen, weil ich verstehe das gar nicht richtig, was das bedeuten soll, Ja. Also es geht vor allem irgendwie um die Existenz von so einer Vielheit von Interessen. Also das ist sozusagen, das war das, und es gibt irgendwie andere, es gibt ein objektives Interesse, so kann man glaube ich diskutieren, aber sozusagen primär erleben wir es einfach, dass es viele, viele, vielfältige Interessen gibt und vor allem aber gibt es, und das ist so ein bisschen der Hintergrund, irgendwie keinen geschichtlichen Prozess sozusagen, der sich am Ende irgendeine Heilsvorstellung auflösen lässt, sondern es gibt irgendwie eine Vielfalt von Strategien, die sozusagen ihren eigenen Interessen folgen so, und die verschieben halt den Diskurs in die eine oder in die andere Richtung sozusagen. Und dann ist die Entscheidung eben nicht mehr dieses Grundsätzliche, will ich das System auflösen oder nicht, sondern welche Strategien verwende ich sozusagen, um meinem Interesse irgendwie gerecht zu werden. Und dann würde ich halt irgendwie grundsätzlich sagen, ganz banal, das meiste, was irgendwie in die linke, linksradikale Richtung geht, ist erstmal was Gutes, weil es irgendwie dazu beiträgt, den Diskurs zu verschieben. Über Strategien redet man vernünftigerweise erst dann, wenn man sich überlegt hat, was man überhaupt gegen was durchsetzen möchte. Dann kann man drüber anfangen nachzudenken, wie macht man das. Sonst wird es ein ziemlich leeres Gerede. Solche Alternativen wählt man oder macht man was Radikaleres, kann ich nichts mit anfangen, liebe Leute. Äh, ich, will nochmal auf einen konkreten Stoff wieder zurückkommen. Vorweg eine kleine böse Bemerkung zur Linkspartei. Das ist mir an dem Wahlprogramm der Linkspartei, das ich mir tatsächlich in großen Teilen angetan habe, echt auf den Keks gegangen. Dass die Linkspartei solche Sachen zitiert wie den Klimaprotest von diesen Schülern und Schülerinnen, Streiks von Ryanair-Beschäftigten. Ach, da gibt es so eine ganze Liste von lauter Versuchen, recht und schlecht etwas für seine Interessen gegen die politisch geordneten Verhältnisse mindestens anzumahnen, wenn nicht sogar durchzusetzen. Und dann zitiert die Linkspartei das, wo sich Leute gegen die eingerichteten europäischen Zustände für ihre Interessen stark machen und sagt einfach, gemeindet das einfach ein, das ist so ungefähr das Europa, wie es uns gefällt. Merkt ihr, das geht nicht. Das ist schamlose Anleihe an tatsächlich irgendwelchen sozialen Bewegungen zur Schönfärberei der politischen Verhältnisse, in denen man lebt. Warte, ich muss an dem Beispiel weitermachen. Mache ich mal an diesem Klimaprotest von den jungen Menschen da ein bisschen weiter. Wenn die sagen, das ist doch nie auszuhalten, dass das Klima sich so verändert, dass es über die Leute richtig als Schaden kommt. Und da setzen sie sich jetzt dafür ein, das dürft so nicht weitergehen. Dann ist das erstmal das glatte Gegenteil vom sich in den demokratischen Bahnen des Wählens zu bewegen. Da hätten sie nämlich sagen müssen, das haue ich am nächsten Sonntag als Zettel in diese Tonne da rein. Stattdessen treten die jetzt an, weil sie meinen, sonst tut es ja keiner für sie. Das ist gerade nicht das Repräsentationsverhältnis, sondern so ein kleines Stückchen organisierter Protest von unten. Wenn man sich jetzt aber mal anguckt, was mit denen gemacht wird, dann merkt man, wie die Demokratie funktioniert. Die demokratischen Politiker, und da sind die, deswegen war meine kleine giftige Bemerkung auch an die Linkspartei, da sind auch die Linksparteipolitiker dabei, wenden sich diesen jungen Leuten zu und sagen, das ist aber nett von euch, uns an sowas Wichtiges zu erinnern, wie unser aller Menschen Klima. Also solche Aufgaben, die haben wir sowas von gern. Sie sagen nicht, warum die solche Aufgaben so gern haben, weil da fühlen sie sich bestätigt da drin fühlen sie sich zuständig in einer gleich grenzüberschreitenden Allzuständigkeit ihrer Macht. Das mögen die an den Protestsprüchen von den jungen Menschen da. So. Aber kommt ein Aber dahinterher. Aber, es ist ja klar, um die Menschheit müssen wir uns kümmern. Merkt ihr, was das für ein Machtbereichsanspruch ist, sich um die Menschheit kümmern. Und um das Klima müssen wir uns kümmern, also gleich um den ganzen Globus. Aber wenn wir das tun, müssen wir natürlich auch andere Dinge berücksichtigen. Ihr könnt doch nicht so fahrlässig damit umgehen, dass Leute in Bergbauunternehmen und in Kohlekraftwerken ihre Arbeitsplätze haben. Jetzt kommen die glattweg auf das zu sprechen, die Politiker, wo die Klimascheiße herkommt. Nämlich aus dem Geschäft mit Energieträgern zu Energieerzeugern. Jetzt kommen sie darauf zu sprechen, aber so unwahr, dass sie sagen, das ist doch auch was für die Menschen, nämlich da verdienen die ihr Geld. Jetzt sagen sie den jungen Leuten, seht ihr, das sind so Wertekonflikte. Dabei geht es da gar nicht um Wertekonflikte. Die Protestanten haben vielleicht den Wert hochgehalten, Klima und Menschheit. Die Politiker sind längst aus der Hütte gekommen und kommen jetzt mit ihren wirklichen Anliegen daher, nämlich eine Energiewirtschaft kapitalistisch profitabel laufen zu lassen und schmieren das den Protestierenden um die Ohren als: dabei kümmern Sie sich um die kleinen Leute, dass die glattweg ihr Auskommen haben. Und was soll das Ganze? Warum eigentlich diesen Konflikt den Kindern zu sagen? Damit klar ist, merkt ihr, dass es Entscheider wie uns braucht, um diesen schweren Konflikt zu entscheiden. Ein abgewogenes Verhältnis zwischen Klima- und Menschheitsrettung und Arbeitsplätzen hinzukriegen. Das ist da der demokratische Diskurs, den Regierende und Oppositionspolitiker mit Protestierenden führen, der auf zwei Dinge zielstrebig hinaus will. Erstens, dass die Politiker die Entscheidung weiterhin haben müssen. Und zweitens, dass jede Erwähnung des Klimas auf jeden Fall in irgendein Verträglichkeitsverhältnis politisch gebracht werden muss mit den laufenden wirtschaftspolitischen Berechnungen der Energiepolitik. Und jetzt am Ende wieder ein kleiner böser Schlag an die Linkspartei. In eurem energiepolitischen Wahlkapitel für die EU habt ihr euch, vielleicht du nicht, aber deine Partei, hat sich zu dieser Sorte Politisierung der Klimafrage, nämlich wie machen wir eigentlich Energiepolitik in Europa, auch vorgearbeitet. Und wenn ich mich recht entsinne, heißt da die radikale Forderung, wir würden die am meisten stinkenden Kohlekraftwerke früher abschalten als nach der bislang geregelten Beschlussfassung in Europa. Merkt ihr, dass die Linkspartei genau das macht? Sie nimmt einen Protest gegen die Folgen der Energiepolitik auf, um für die Fortführung dieser Energiepolitik durch sie zu agitieren. Okay. Ein sehr langer Beitrag. Ich denke nicht... Ich denke nicht, dass das was an den genannten Argumenten ändert. Ich wollte nur noch einmal daran erinnern, dass ja die kommende Fridays for Future Demo den großen Aufruf zur Europawahl beinhaltet. Tja. Nur der Vollständigkeit halber. Jetzt ist Nelson dran. Ich fange mit dem ersten genannten Punkt an, mit dieser Frage Verhältnis zwischen Abgeordneten und Parteien, mal im Allgemeinen, und den Forderungen, die sie wahrnehmen, aufnehmen, weitergeben und dann sozusagen ins Parlament oder in den politischen Entscheidungsprozess tragen. Ich finde es auch total problematisch, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich war letzte Woche da und da, der hat gesagt das und das und deshalb vertrete ich jetzt diese Person und damit ist das Problem erledigt. Das ist problematisch, das stimmt. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ja letzte Woche mit den bulgarischen Gastarbeitern geredet, so ich setze mich jetzt ein für die und damit haben die kein Problem mehr, das wäre Verarschung. Das ist auch Verarschung, weil dann würde ich mir sozusagen den Schuh anziehen, ich wüsste das alles jetzt besser, ich habe mal mit jemandem geredet und fertig ist. Was ich aber im Gegenzug total richtig finde, ist, wenn ich konkrete Anliegen kommuniziert bekomme, von Personen, von Personengruppen, von Organisationen, die mir sagen, es muss XY passieren. Sei das sozusagen Fridays for Future, sei das aufenthaltsrechtliche Fragen, sei das irgendwie, da ist eine Abschiebung, ihr müsst da mal Druck machen, damit die Behörde das nicht machen kann. Das finde ich alles Punkte, wo ich mich nicht daraus ziehen werde, zu sagen, ich werde diese Interessen dann versuchen, auch parlamentarisch einzubringen, anzustoßen und damit zu einer Verschiebung im Diskurs zu kommen. Anders funktioniert das sowieso überhaupt nicht. Also ich kann nicht sagen, ich nehme jetzt diese Forderungen, diese Formulierungen, diese Ansprüche, die ja an uns und die an die Gesellschaft gerichtet werden, nicht mehr auf. Das finde ich irgendwie nicht zielführend. Aber sozusagen, was natürlich richtig ist, man muss die Grenze aufrechterhalten und nicht sagen, das sind jetzt meine Forderungen, ich spüle die jetzt möglichst weich und danach verkaufe ich sie als Beruhigungstablette wieder zurück und sage dann, damit ist das Problem geklärt. Das stimmt, das darf man nicht machen. Und ich sage auch nicht, dass jede Entscheidung, die ich sag mal, Stichwort Brandenburg und Linkspartei, so, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, alles funktioniert immer toll bei uns. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Ich sage ja nur, wir brauchen einen Weg, auch die formalen Entscheidungsprozesse, die es gibt, zu bespielen und zu gucken, an welcher Stelle wir da Veränderungen beeinflussen können, ohne damit zu sagen, dass wir die grundsätzlichen Fragen damit alle nicht mehr behandeln müssen. Ja, und irgendwie, ob Fridays for Future zur Europawahl aufruft oder nicht, das muss Fridays for Future für sich klären. Da will ich jetzt irgendwie, genau, das müssen die selber wissen. Was aber ich finde, was sich da schon zeigt, ist, dass ein Anspruch deutlich wird, es gibt Entscheidungen und das sagen die auch selber. Das sagen wirklich alle von denen selber, Politik muss handeln. Es ist die Formulierung, die auch gewählt wird. Die sagen schon, ihr Staatenlenker habt über Jahrzehnte diesen Planeten runtergerockt. So, und wir geraten in eine Klimakatastrophe und ihr müsst eine andere Politik machen. Und wir sind nur hier, weil ihr es schlecht macht. Das ist die Formulierung, die ganz oft selber wählen. So. Und damit verbindet sich ja schon der Anspruch, dass anders Politik gestaltet werden soll. Und ich finde, den Anspruch mitzunehmen und zu versuchen, auch umzusetzen, ohne damit zu sagen, wir wissen das alles besser, finde ich einen total notwendigen Anspruch. Und ich finde es auch richtig, dem dann ein Stück weit Folge zu leisten. Und wenn das der große Fehler dieser Fridays for Future Bewegung ist, ganz kurz, dass sie ihren Protest gleich ankündigt, als sie anerkennt die Zuständigkeit der Politiker für die Konsequenzen ihres Protests, obwohl sie die Politiker deswegen anprangert, weil die ihnen den Grund für ihren ganzen Protest hinregiert haben. Aber sie sprechen sie an, als ihr seid auch die zuständige Instanz für das, was aus unserem Protest rauskommen soll. Vielleicht ist es der entscheidende Fehler, aus dem sich dann auch noch ausdrücklich der Übergang ergibt. Dann kann man sie doch auch gleich auf dem Weg der demokratischen Wahl zu den zuständigen Entscheidern über unseren Protest machen. Hier ist eine Wortmeldung und ich würde einmal als Moderation darauf hinweisen, dass das Thema der Veranstaltungsgespräche nicht Fridays for Future war und ich das schön fände, wenn sich das nicht sehr daran festbeißt. Aber also, um das nochmal zu erwähnen und dann davon wegzukommen, irgendwie das ein ganz gutes Beispiel, aber auch das mit der Linkspartei. Also das ist halt das, was mich jetzt an der Argumentation total stört, das sind diese Homogenisierung. Und ich erkläre das, was ich damit meine, dass man eben sagt, die Linkspartei, die Politiker, ja, die Fridays for Future Bewegung. Also ich weiß irgendwie gerade auch selber irgendwie aus der Ideenfindung irgendwie bei der Linkspartei irgendwie auf Europaebene zum Beispiel, dass das selber sozusagen in sich sehr gespalten gewesen ist irgendwie, ne? Oder bei Fridays for Future irgendwie genauso, dass da irgendwie antikapitalistische Kräfte irgendwie mit meinetwegen kapitalismuskonformen Kräften ringen, ja? Und dann hat das für mich eher, dann ist die geeignete Analyseperspektive eben eher die eines Kampfes so. Und dann verstehe ich immer bei dieser Argumentation nicht, da wirkt es so, als erzwingt irgendwie sozusagen die Wahrheit irgendwie der Annahmen, die du triffst, sozusagen diese Schlussfolgerung. Und dass selbst wenn es so wäre, was ich einfach irgendwie argumentationstheoretisch total ablehne, wird es diesen Kampf sozusagen nicht auflösen, sozusagen. Deswegen, ich vielleicht mal auch als Frage formuliert, irgendwie, wohin das sozusagen führen soll, dass diese argumentative Fundierung irgendwie. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sie gerade zu nichts führt. Außer man hat mal drüber geredet. Ich würde gerne die Diskussion jetzt nochmal ein bisschen weiter auf die Europawahl beziehen. Da wird deine Frage sicher auch nochmal eine Antwort finden. Aber um das jetzt näher an der Wahl auszudrücken, hatte sich ja schon in der Diskussion angekündigt, es gibt Nelson, wenn du sagst, ihr wollt als Linkspartei nicht einfach für dieses Europa, du sagst dann, dieses System unterstützen, sondern eigentlich ändern, dann wäre unsere nächste Frage gewesen, worin besteht denn der andere Anspruch der Linkspartei? Worin unterscheidet sich die von dem von der Gruppe von Parteien, die sagen, gegen rechts wählt uns, auch einigermaßen egal, wen von uns. Da habe ich jetzt rausgehört, da willst du, wollt ihr euch nicht so richtig eingemeinden, jedenfalls nicht in der Frage, dass es egal wäre, wen. Da, ja. Also was ist das Besondere der Linkspartei in Bezug auf Europa? Genau, ich glaube, ich mache jetzt nicht den Part und erzähle euch, was unsere fünf größten Forderungen sind, könnt ihr selber nachlesen, aber sozusagen mein Anspruch wäre, wir treten als Linkspartei an, weil wir finden, dass in der Europäischen Union, weil wir auch finden, dass es in jedem Nationalstaat, es ist eigentlich eine ähnliche Argumentation, Schwierigkeiten, Verwerfungen, Herausforderungen gibt, die wir anders auflösen müssen, als sie im derzeitigen System aufgelöst sind, solidarischer lösen müssen und auch anders auflösen müssen, als die vermeintliche Alternative von rechts sie auflösen möchte. Wir müssen natürlich kommen zu einer Auseinandersetzung mit den mit den Kapitalinteressen müssen wir natürlich sozusagen eine Auseinandersetzung führen und wir glauben nicht, dass es Hopfen und Malz verloren ist, das auch über den formalisierten Weg zu tun. Wir glauben, dass wir diese Öffentlichkeit brauchen, dass wir diese Ressourcen brauchen, die da dranhängen und dass wir darüber in die Auseinandersetzung über unsere Lebensbedingungen gehen müssen. So, das ist auch nur ein Baustein. Wir glauben nicht, dass wir die Einzigen sind, die die Wahrheit mit Löffeln gefuttert haben und man einfach nur in der Linkspartei sein muss und dann ist alles gut. Aber wir glauben, dass es auch Parteien in diesen demokratischen Auseinandersetzungen geben muss, die sich dafür einsetzen, Verbesserungen in den bestehenden Verhältnissen zu erkämpfen, weil das die Lebensbedingungen von Menschen im tagtäglichen Alltag betrifft. Und wir sind davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht, ob Frontex Schlepper abdrängt, versenkt und für den tausendfachen Tod im Mittelmeer zuständig ist und irgendwelche Diktaturen finanziert, um die Leute davon abzuhalten, überhaupt einen Asylantrag zu stellen, oder ob man eine Form von ob man ein anderes Regime an den Grenzen ermöglicht, das auch Zuwanderung überhaupt ermöglicht. Also das ist wirklich jetzt schon total reformistisch ausgedrückt, so weil die Grenzen natürlich sozusagen in den bestehenden Systemen existieren und wir müssen die Grenzen herausfordern in den Systemen und wir müssen aber auch in den bestehenden Grenzen dafür kämpfen, dass wir alltägliche Veränderungen für die Menschen durchkriegen. Weil ich finde es zu einfach zu sagen, wir warten mal darauf, dass wir eine größtmögliche Gruppe haben, die sagt, dieses System passt uns nicht mehr, weil dann müssen wir nämlich ziemlich lang warten. Wir haben im Moment einfach keine gesellschaftlichen Mehrheiten dafür und deshalb müssen wir auch in den jetzigen gesellschaftlichen Mehrheiten dafür kämpfen, dass wir die Bedingungen der Menschen verbessern. Achso. Ich würde den Ball, glaube ich, gerne ein bisschen umspielen tatsächlich. Jetzt hast du viel aus der Defensive sozusagen sagen müssen. Und jetzt würde ich einmal den Spieß umdrehen und sagen, Jonas, du hast ja auch gesagt, du bist ganz bescheiden in deinem Anspruch. Du sagst, man vermeidet halt einen Fehler und mehr braucht man sich davon erstmal nicht versprechen. Also wirklich mehr braucht man sich nicht versprechen davon, kein Kreuz zu machen. Sondern den Rest muss man dann irgendwie sonst wie zusehen, was man macht. Das kann man ja schon fragen, okay gut, wenn ich 12 Euro Mindestlohn habe, ist es cooler, als wenn ich 10 Euro Mindestlohn habe, weil ich mir dann einfach mehr Kram kaufen kann. Was spricht denn dann dagegen? Jetzt einfach als nochmal Diskussionsball. Ach, gegen den Lohnunterschied spricht natürlich nichts. Es ist bloß so, dass diese bescheidene Alternative eine erzwungene Alternative ist. Gegen das Erzwingen dieser Alternative spricht alles. Auf diese Alternative muss man Menschen überhaupt erstmal hinwirtschaften. Und das ist das, wo ich das Augenmerk drauf lenke und sage, naja, wenn man einen europäischen Binnenmarkt hat, der den Unternehmen wirklich europaweit die Freiheit des Ausspielens der Arbeitskräfte in Sachen Leistung und Lohn richtiggehend hin institutionalisiert hat. Und das ist der Zweck des Binnenmarkts für Arbeitnehmerfreizügigkeit. Dann gibt es diese Sorte von Lohnunterbietung zum Nutzen der Unternehmen, zum Schaden der Leute. Und das bringt sie überhaupt in die Zwangslage, darauf zu hoffen, dass vielleicht die Politik so gnädig ist, aus ihren Berechnungen heraus dem eine Untergrenze einzuziehen. Das ist das, was mein Einwand dagegen ist. Nicht gegen die Höhe. Wobei, gegen 12 Euro wüsste ich auch was gegen die Höhe zu sagen, weil lebt mal von 12 Euro. Aber das sind mehr so private Anmerkungen dazu. Frontex. Eine Einwanderungspolitik. Man muss sich für, ehe man für sowas plädiert, muss man vielleicht mal eben die Nerven haben und so viel Distanz haben, zu sagen, über was redet man da eigentlich? Auch bei Einwanderungspolitik redet man darüber, dass das Schicksal von Leuten, deren Herkunftsregion aus welchen Gründen auch immer, für sie jedenfalls unerträglich geworden ist. Deswegen hauen sie dort ab. Dass das Schicksal dieser Leute einzig und allein die hoheitliche Entscheidung europäischer Staaten darüber sein soll, wen sie aus ihren politischen und politökonomischen Berechnungen bei sich reinlassen und wen nicht. Das meint Zuwanderungspolitik. Der ganze Stoff ist das, Leute zum Material der politischen Entscheidung zu machen, können wir sie gebrauchen oder nicht. Und das ist schon immer der harte Standpunkt des Asylrechts gewesen. Kann man diese Leute politisch gebrauchen, als Einwand gegen die Staaten, aus denen sie kommen, dann kriegen sie den Status des politisch Verfolgten. Und das ist Zuwanderungspolitik, so wie sie mittlerweile auch im Gespräch ist, kann man diese Leute als Zuschuss zu der bei uns benutzten Bevölkerung, der Arbeitsbevölkerung gebrauchen. Ich halte es für keine Aufgabe von einigermaßen normal denkenden Menschen, in dieser Frage nach Alternativen zu suchen. Aber das können wir uns nicht aussuchen, in dieser Frage nach Alternativen zu suchen. Das ist doch mein Problem. Ich würde ja auch sagen, ich würde gerne nicht darüber befinden müssen, wie Zuwanderung organisiert wird, weil es einfach keine Staaten, kein Kapital gibt und deshalb irgendwie die Bewegungsfreiheit da ist und es keine Grenzen gibt. Das wäre ja schön, aber so ist es ja nicht. Wir leben doch in Verhältnissen, in denen Menschen die harte Auseinandersetzung haben, habe ich die Möglichkeit, aus diesem Kriegsgebiet zu fliehen oder nicht? Das ist eine knallharte Auseinandersetzung. Da bringt mir das doch überhaupt nichts, festzustellen, dass ich diese Entscheidung nicht treffen will. Das bringt mir doch gar nichts. Das bringt den Leuten auch nichts. Ich verstehe sozusagen die Kritik an dem Entscheidungsmechanismus. Habe ich verstanden. Aber was nehme ich denn jetzt aus dieser Analyse mit? Was mache ich denn jetzt? Da kann ich doch nicht sagen, okay, dann irgendwie sammeln wir mal die 20 Peoples, die sich darauf vereinigen können, und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie geändert kriegen. So, wir sind einfach auch in einer verdammten Minderheit im Moment, sodass wir doch gar nicht den Entscheidungsraum haben, zu sagen, darüber entscheiden wir nicht, weil sonst, es wird ja darüber entschieden. De facto wird entschieden. Aber du gibst dich doch her für eine Entscheidung. Ja, genau. Ja, und du gibst dich her für eine Entscheidung. In Wirklichkeit, machtpolitisch wirst du in dieser Frage natürlich nichts zu sagen haben, aber das macht ja nichts. Aber du gibst dich her dafür, dass diese Frage als hoheitliches Befinden über die Zulässigkeit von Menschen auf diesem europäischen Territorium geregelt werden muss. In dieser Frage gibst du dich her für eine menschenfreundlicher ausschauende Alternative. Dabei ist die ganze Frage nichts Menschenfreundliches, sondern einer der brutalsten, abstraktesten und härtesten Gewaltakte, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es ist der grundsätzliche Gewaltakt eines Staates, zu entscheiden, wer bei ihm überhaupt atmen und leben darf. So, und da möchtest du Alternativen vorschlagen, die dann diese Sorte Politik mit einer menschenfreundlicher klingenden Alternative in dieser Frage ausstatten. Man muss auch manchmal bereit sein zu sagen, es gibt Fragen, in denen bin ich nicht bereit, mich in deren Alternativen überhaupt mit Antworten zu bewegen. Und jetzt habe ich noch gar nicht angesprochen, wie das Problem überhaupt auf den Tisch kommt. Ja, das stimmt, ja. warum sie es überhaupt nicht mehr aushalten zu 60 Millionen. Aber das ist eine andere Frage. Ich denke, wir machen nicht mehr lang. Ich würde noch einmal, du hast dich gerade noch gemeldet, dann gibt es noch die Gelegenheit von euch beiden ein Schlussstatement zu machen und dann würde ich langsam zum Ende kommen. Und dann kann ja jeder noch in der Kneipe mit diskutieren, wenn er sie will. Genau. Ich wollte vielleicht auch nochmal jetzt zu dem, jetzt, das ist ja wie immer, wenn ein Wahlkritiker und jemand, der sich in die Politik reintut, streiten und dann sagt der eine immer, ich will doch alles besser machen und soll man darauf verzichten und so weiter. Und dann hat das so, und klar, fundamental stimme ich dir zu, aber man kann doch nützen und so weiter. Ja, vielleicht liegt der ganze Haken darin, bei allem, inklusive der Frage, die Jonas gerade angesprochen hat, den Standpunkt, das muss man doch besser machen können, offensiv zu propagieren. Vielleicht ist das der ganze Haken und das, wogegen sich die ganze Polemik richtet. Nämlich, klar, das gibt es dann von den politisch Engagierten als überall mit noch einem Euro mehr Mindestlohn, mit noch mehr auf Einwanderung, die nicht auf ökonomische Kriterien guckt und so weiter, sich konstruktiv beteiligen, Vorschläge machen, wie man die ganze Welt, die es gibt und die bis in diese Abteilung durchorganisiert ist und eben von dir ja sogar als System apostrophiert wird, da immer zu sagen, ja, ja, das und schon besser. Und übrigens vom Wähler her sieht es ja genauso aus. Auch der verspricht sich ja nicht, dass die ganze Scheiße oder so besser werden würde. Nein, da wählt jeder und erst recht Leute, die irgendwie links oder linksradikal da sind. Immer mit dem, naja, soll man darauf verzichten, es ist doch das kleinere Übel. Und genau so findet dann doch genau das statt. Dann ist man zwar natürlich stets enttäuscht, aber den Willen und den Glauben an die zur Verbesserung und an die Verbesserungsmöglichkeit, den erhält man so ziemlich gut. Und darüber, dass das jetzt, mal nicht gleich zurückpfeifen, Erfolgsfrage andersrum, aber darüber, dass das 60 Jahre, 70 Jahre immer so seinen Gang geht, ist die Welt auch nicht viel menschenfreundlicher geworden. Nilsen, willst du darauf direkt antworten oder lieber erst im Schlussstatement? Ich glaube, Schlussstatement. Sonst. Okay, dann. Jonas hatte angefangen, dann würde ich Jonas das erste Schlussstatement geben, dass du das Schlusswort hast. Oder? Ja, ja, alles gut. Ja. Also, als Schlussstatement kann ich bloß nochmal sehr abstrakt zusammenfassen. Mein Plädoyer geht auf zwei Punkte. Bei so einer Europawahl sollte man sich die Freiheit herausnehmen, mal wirklich zu beurteilen, was einem da überhaupt zur Wahl gestellt wird. Ob man die vorgelegte Frage überhaupt akzeptiert als eine, in der man sich entscheidet. Das ist das eine und das haben wir in zwei Runden jetzt diskutiert. Einmal so diese grundsätzliche politische Entgegensetzung, wollen wir Europa ausbauen oder wollen wir Europa mehr zum Europa der Vaterländer zu machen? Ich muss sagen, in dieser Frage bin ich nicht bereit, mich zu entscheiden. Ich lehne die Frage ab. Und mein zweiter Einwand war, schauen wir uns mal die demokratische Institution an. Das ist, man überlässt der Politik, richtig mit einem geäußerten Willen, nämlich in Gestalt eines Wahlkreuzes, das Entscheiden über diese Fragen. Und dann haben wir drittens das Ganze nochmal runtergebrochen auf konkretere Fragen. Und wenn man diese Fragen sich anschaut, dann ist meine Auffassung, ich lehne die Frage ab, willst du die Lohnkonkurrenz nach unten ohne oder mit Mindestlohn? Nein, die Frage lehne ich ab. Und schon gleich nicht will ich die Entscheidung darüber mit meinem Willen übertragen sehen an irgendwelche Politiker. Ich lehne die Frage ab. Lassen wir Frontex so agieren, dass die Leute in Libyen unter die Räder kommen, mit Hilfe der libyschen Küstenwache? Oder suchen wir uns von denen welche aus, die nach unseren hoheitlichen europäischen Gesichtspunkten, die Linkspartei hat dann noch ganz menschliche dabei zu steuern, Wir suchen uns unter denen welche aus, die bei uns ins Hoheitsgebiet zuwandern dürfen. Ich lehne diese Alternative ab, mich entscheiden zu müssen. Ich nehme sie als etwas, aha, das sind offenbar die politischen Entscheidungsfragen der Herrschenden. Und dann komme ich schon gleich nicht mehr auf die Idee, mit meinem Wahlkreuz zu sagen, entscheidet das bitte schön für mich. Und das war mein Schlussplädoyer. Also ich fand es eben nochmal bezeichnend, also auch diese Formulierung, das ist sozusagen eine klassische Diskussion. Ich hatte mich ja auch so ein bisschen überlegt, auf was lasse ich mich hier eigentlich ein. Das ist auch mal was Spannendes, der reformistische Part eines Podiums zu sein. Ich kann euch sagen, das ist im Wahlkampf sonst anders. Stimmt, nein, da bist du ja auch immer die linke Socke. Ja, genau. Also, gesehen, war das für mich, also für mich war es wirklich spannend an ein paar Stellen. Ich fand auch ein paar wichtige Fragen sind aufgeworfen worden und die Frage, die du eben angeschnitten hast mit dieser Frage, stabilisiert man eigentlich ein System, in dem man sich daran beteiligt und so ein bisschen Kurskorrektur vornimmt, ohne sich sozusagen außerhalb des Systems zu stellen, eine wichtige Frage. Und die darf man nicht hinten anstellen im Sinne von besser ein kleiner Schritt als gar kein Schritt, sondern man muss sich immer sozusagen die Frage stellen, wie kriegen wir eigentlich in den sozusagen gesellschaftlich gesetzten Rahmenbedingungen, und da reden wir ja nicht nur über Demokratie, sondern auch über Ressourcen, wer kann sich überhaupt irgendwie politisch engagieren, beteiligen, wie kriegen wir da eigentlich organisiert und also einen Diskurs organisiert, der darauf abzielt, es muss doch auch anders gehen, als es im Moment ist. Und ich finde, Wahlen sind nicht das einzige Mittel und bestimmt auch nicht das beste Mittel, um diese Diskussion zu führen. Wahlen ermöglichen aber eine Auseinandersetzung in einem formalisierten Prozess, der wir uns nicht entziehen sollten. Also ich sage das mal ganz platt, wenn ich nicht diesen Wahlkampf gerade mitmachen würde, dann hätte ich mit Hunderten von Schülerinnen und Schülern in den letzten Wochen nicht gesprochen. Das mag jetzt sehr platt sein, trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass man dann auf diesem Podium da sitzt und sagt, etwas anderes als die Wahl zwischen der neoliberalen Ausrichtung der derzeitigen EU und der Europa der Vaterländer ist denkbar und dafür engagieren wir uns und dafür setzen wir uns auch ein und dafür möchten wir deine Stimme und dafür möchten wir aber auch den Protest von Fridays for Future über gewerkschaftliche Organisierung, was auch immer, weil ohne den sind wir sowieso auch in Parlamenten völlig handlungsunfähig. Völlig handlungsunfähig. Wir wissen auch, dass wir in diesen Parlamenten keine Mehrheiten haben und bilden uns deshalb auch nicht ein, mit irgendwie 8% in Deutschland oder was auch immer es am Ende sein werden, den großen Wurf zu machen und alles über den Haufen zu werfen. Trotzdem sind Parlamente auch ein Rahmen, in dem Gegenöffentlichkeit geschaffen wird und in dem man auch den sozusagen auch ein Agenda-Setting vornehmen kann und sagen kann, worüber wird hier eigentlich gesprochen. Und wenn wir nur noch darüber sprechen, in welchem Rahmen Abgasnormen angepasst werden, reicht es nicht. Wir müssen natürlich dann auch die Diskussion über das eben Energiewirtschaft oder sowas angesprochen, auch die müssen wir dann auf einer grundsätzlichen Diskussion auch in so einen Rahmen einbringen. Ja, genau. Also ich gehe auf jeden Fall nochmal nachdenklich raus. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen, du hast mich nicht überzeugt. Aber ich glaube, das wäre jetzt auch ein seltsamer Effekt gewesen. Ich hätte mich genau, gewundert, dass das so schnell okay, geht. Nein, okay, ein abschließender Satz. Okay, ein abschließender Satz vielleicht noch. Und den meine ich vielleicht nicht ganz so zugespitzt, wie er sich anhört. Aber trotzdem ist es ein Punkt, der mir heute Abend mehrmals aufgefallen ist, zu sagen, ich mache mir nicht die Hände schmutzig, indem ich mich in einem vorgegebenen Prozess beteilige, den ich ablehne, finde ich zu bequem. Ich finde ihn zu bequem, weil in dieser Gesellschaft für Veränderungen einzutreten bedeutet auch, in Auseinandersetzungen einzugehen, wo wir selber die Regeln im Moment nicht bestimmen können. Und ich weiß, dass ich die Regeln nicht bestimmen kann, trotzdem muss ich die Regeln sehen, verstehen und versuchen, so zu nutzen, dass wir irgendwann in einem anderen gesellschaftlichen Kontext über Lösungsmöglichkeiten reden können. Dankeschön an euch beide und an euch, dass ihr gekommen seid.